ist Radio 1 mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Brandenburg reagiert gelassen auf die geplante Klage von Bayern und Hessen gegen den Länderfinanzausgleich. Brandenburgs Finanzminister Markow bezeichnete die Pläne auf Radio 1 als unsinniges Wahlkampfgetöse. Ich bin da vollkommen ruhig, weil ich weiß, dass Bayern und Hessen nie diese Klage gewinnen werden. Es hat ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, eine Einigung vom Bundesverfassungsgericht gegeben. Dem hat auch Bayern zugestimmt. Alle Länder haben dem zugestimmt. Wenn man jedes Mal vor jeder Wahl wieder andere Länder so darstellt, die sind faul, die sind dumm, die geben zu viel aus, die haben keine Ahnung, die können keine Haushalte konsolidieren, dann ist das politisch verheerend, weil es dem Grundgesetz nicht entspricht. Alle Länder, deren Finanzkraft sozusagen geringer ist im Verhältnis zu dem Durchschnitt, haben einen grundgesetzlichen Anspruch auf Finanzausgleich. Da ändert auch ein Geschrei von Herrn Söder oder Herrn Seehofer nichts. Brandenburgs Finanzminister Markow auf Radio 1. Bayern und Hessen wollen heute gemeinsam ihre Klage gegen den Länderfinanzausgleich heute beschließen. Beide halten das geltende System für verfassungswidrig. Die Bundesregierung will sich offenbar aus dem umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 zurückziehen. Sie lehnt weitere Milliardenausgaben ab und dringt im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn darauf, Alternativen zu prüfen. Das schreibt die Stuttgarter Zeitung und beruft sich auf ein internes Dossier des Verkehrsministeriums. Rebecca Lühr. Der Grund: zu hohe Kosten, zu lange Bauzeit, zu wenig Wirtschaftlichkeit. So soll das Bahnprojekt, das nun bis zu 6,8 statt wie bislang immer angenommen 4,5 Milliarden Euro kosten soll, frühestens 2024 fertig werden, falls sich die Genehmigungsverfahren weiterhin so in die Länge zögen. Zudem bliebe für die Bahn das Projekt nur dann wirtschaftlich, wenn der Eigenanteil des Staatskonzerns an den Mehrkosten weniger als 1,8 Milliarden Euro betrage. Heftige Kritik hagelt es zudem für die Spitze der Deutschen Bahn. Ihr werde vorgeworfen, den Aufsichtsrat zu spät, unzureichend und sogar falsch informiert zu haben. In Indien hat der Mordprotest gegen 5 Männer begonnen, die eine junge Frau in einem Bus mehrfach vergewaltigt haben sollen. Die Studentin war kurz nach der Tat an ihren schweren Verletzungen gestorben. Den Angeklagten droht die Todesstrafe. Aus Neu-Delhi, Kai Küstner. Nicht schuldig, so lautet das entscheidenden Punkten der Anklage, die da sind: Mord, Gruppenvergewaltigung, Entführung. Die Beweislast ist laut Staatsanwaltschaft erdrückend. Massiv unter Druck geraten, hatte Indiens Regierung im Eiltempo eine neue Rechtsverordnung bekannt gegeben, die härtere Strafen für Vergewaltiger vorsieht. In Ausnahmefällen eben auch die Todesstrafe. Viele Frauenrechtsgruppen beklagen aber, so hastig hätten die Politiker nun neue Regeln ersonnen, dass sie dabei Kernforderungen vergessen hätten. Eine lautete, auch Vergewaltigung in der Ehe endlich unter Strafe zu stellen. Das Schulessen in Berlin soll besser, aber dafür auch teurer werden. Bildungssenatorin Scheres will heute den Gesetzentwurf dazu im Senat vorlegen. Einzelheiten von Sandra Strack. Die Proteste der Eltern waren erfolglos. Bildungssenatorin Scheres bleibt dabei. Die Familien sollen unabhängig vom Einkommen beim Schulessen zur Kasse gebeten werden. Geplant ist, dass in Zukunft nicht mehr 23 Euro im Monat fällig werden, sondern 37, also 14 Euro mehr als jetzt. Ab Februar nächsten Jahres soll der neue Preis gelten. Hintergrund der Änderung war die Forderung, das Schulessen in Berlin müsse qualitativ besser werden. Elternvertreter finden allerdings, dass das Land mehr Geld zum Schulessen dazugeben sollte, weil sich viele Familien das sonst wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff und es ist jetzt 10.03 Uhr. Radio 1 Wetter. Judith Maro. Vor allem anfangs bleibt es noch ein bisschen freundlich da draußen. Blauer Himmel und auch ein bisschen Sonne. Später verdichten sich die Wolken dann aber wieder und von der Prignitz her ziehen Schauer auf. Anfangs kommen diese als Regen runter, später als Schneeregen oder Graupelschauer. Das Ganze nochmal bei 3 bis 7 Grad heute. Verbreitet werden auch schon um die 4 Grad gemessen. Nachts dann wechselnde Bewölkung, einzelne Schneeschauer sind möglich und es geht mal wieder unter Null mit Tiefstwerten von Süd nach Nord zwischen minus 1 und minus 3 Grad. Und morgen wird es auch gar nicht so schlecht. Öfter sind auch Aufheiterung möglich. Es gibt nur kurze Schneeschauer, wenn dann vor allem im Süden Brandenburgs. Und die Höchstwerte, ja, die gehen etwas nach unten. Morgen nur noch 2 bis 4 Grad maximal. Verkehr. Vor allem heute Morgen hat es erhebliche Probleme durch Straßenglätte gegeben und daher viele Unfälle. Langsam hat sich das beruhigt. Es gibt aber noch eine Vollsperrung auf der B1 zwischen der Ampelkreuzung Brandenburg an der Havel und Gentin. Sie können aber im Bereich Plaue auf die Landstraße 962 wechseln und dann hinter Forde auf die B102 umfahren. Auf der B115 zwischen Petkus und Jüterbock-Neumarkt gibt es auch weiterhin eine Sperrung nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Und weiterhin gesperrt ist auch die Landstraße 33 zwischen Wriezen und Neukietz sowie die Landstraße zwischen Alt-Brieselang und Pausin. Im Stadtverkehr Berlin gibt es gute Nachrichten von der A111 stadtauswärts. Im Tunnel Flughafen Tegel sind die Bergungsarbeiten nämlich abgeschlossen. Dafür gibt es erhebliche Probleme auf der A100 Richtung Wedding. Es staut sich ab Spandauer Damm und teilweise schon davor. Grund ist ein Unfall am Ende des Stadtrings auf der Seestraße. Dort ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Bereich zwischen Donaugestell und Sylter Straße ist jetzt gesperrt. Richtung Prenzlauer Berg stehen sie ganz erheblich im Stau. Und auch die angrenzenden Straßen sind betroffen. Beusselstraße und Saatwinkler Damm zum Beispiel. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die BVG. Die Straßenbahnlinie 50 ist unterbrochen und auch die Metrobuslinie M13. Dann gibt es auf der A100 Richtung Treptow im Dreieck Neukölln Straßenschäden. Und deshalb ist auf dem Übergang zur A113 die rechte Spur gesperrt. Und sie haben gemeldet, am U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz bewegt sich momentan nicht viel auf den Schienen. Die U-Bahnen stehen still. Dort gibt es wohl Behinderungen durch Rauchentwicklung. Außerdem haben sie uns Blitzer durchgesagt. Vielen Dank dafür. Auf der A2 Richtung Berlin steht einer kurz vor Netzen. Auf der B169 in Neupetersheim Richtung Cottbus. Auf der B246 in Kleinglien Richtung Bad Belzig sowie in Berlin-Mitte auf der Karl-Marx-Allee stadteinwärts. Da wird vorm Strausberger Platz gelasert. Und in Lichtenberg blitzt es auf der Möllendorfstraße. Und wenn was fehlt, dann nehmen Sie es bitte weiterhin auf und melden Sie uns diese Behinderung unter der 0331 70 99 888. Danke und eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Monika Dietl. Auf Radio 1. Das kommt vor und zwar jetzt auch hier. Dieses Polka kommt von Alex Smoke. Und damit herzlich willkommen zu 3 Stunden Radio 1, heute ausnahmsweise mit Monika Dietl. So, und was jetzt kommt, ist erstmal der dicke Disclaimer. Das hier wird überhaupt und gar nicht Monika Radio. Das geht gar nicht. Ich meine, ich werde mir natürlich jede Mühe geben, aber rausreißen müssen das alles meine fantastischen Studiogäste. Aus London der deutsche Komponist und Live-Wahnsinn Ulrich Schnaus. Aus Prenzlauer Berg DJ André Langenfeld. Aus der ganzen Welt Label, Musik und DJ-Star Alan Alien. Und vom wichtigsten und aufregendsten Projekt in dieser Stadt Steffi, Lotta und Anja Pilipenko vom Holzmarkt Mörchenpark. Yeah. Disclaimer muss ich noch erklären. Ich bin's gewohnt, zur Sendung mit zwei riesen Taschen zu kommen. Eine voll mit Vinyl für 3 Stunden, eine voll mit Bändern, paar CDs, Jingle-Cartridges. So, und jetzt sitze ich hier völlig nackt und alles liegt in den Händen der Technikerin. Technik hat heute Regina Schmoy. Aber was selbst sie nicht kontrollieren kann, ist, wie sich die Musik draußen anhört. Jede Radiostation hat ja ein anderes Paket von Schnickschnack vor das Ausgangssignal geschaltet. Meine größten Feinde beim SFB, Begrenzer und Kompressor. Es kommt nicht so gut bei Musik mit viel Bass und Dynamik. Am Radio klingt der Song dann leise bis gar nicht. Es wird nachher noch interessant bei Ulrich Schnaus. Da schauen wir mal, wie Radio 1 so ausgemessen ist. Davon, wenn man über Technik lästert, schlägt sie gleich zurück. Anscheinend war von Alex Smoke jetzt nur ein Kanal zu hören und sonst hapert es auch hier und da, aber das kriegen wir schon noch hin. Das hier sind Caribou Bowls. Und nicht nur diesen Song ereilt dieses Schicksal, es werden auch noch viele andere, wichtigere, neuere zugequatscht werden. Etliche meiner Songs sind heute zwischen 9 und 13 Minuten. Da bräuchten wir deinen Nightflight, André. Ich muss das Mikrofon aufmachen. Hallo. Ich habe keinen Kopfhörer, ich bin gerade auch ein bisschen blind. Sorry. Sie hören Radio 1 und im Studio sind schon André. Hi, wir reden gleich. Ulrich, hi. Ah, jetzt kriege ich einen. Wir reden nächste Stunde. Und jetzt begrüße ich Radiolegende Ellen Alien. Hallo Monika Dietze, du bist auch eine ganz große. Endlich höre ich deine Stimme wieder auf Kopfhörer. Ja, wann bist du wieder dran? Deine Show hieß Brain Candy. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Ich glaube 4 Jahre oder 5 Jahre. Das so lang. Ja. Und ich habe halt auch gesehen, wie sich der Radiosender verändert hat. Ja, genau. Und es war eine sehr spannende Reise, also zu sehen, was da so abgeht. Und ich habe ziemlich viel, also diese Radioarbeit hat mich dazu gebracht, mich für sehr viel Musikstile eigentlich zu interessieren. Weil du halt alles spielen kannst. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, habe ja auch im Delirium gearbeitet, habe ich dich ja auch genau, oft gesehen. Genau, hast du nicht auf Delirium deine erste Platte rausgebracht? Die erste Platte habe ich auf Champion Sound rausgebracht. Ah. Mit Jay habe ich die Platte produziert. Und die zweite Platte kam auf MFS raus. Stimmt, und dann hast du deine Radiosendung zum Label gemacht sozusagen. Das war dann Brain Candy. Genau, und wir haben ja auch so große Events gemacht zur Love Parade. Dann gab es 60 Stunden Live-Übertragung aus dem Tresor, Brain Candy. Wir haben Wagen organisiert. Wir waren ziemlich aktiv. Also es war schon Ja, habt irre viel, gemacht. Und legendär geworden bist du dann ja auch mit B-Pitch Control. Total stilprägend und total wichtig für Berlin. Ich sag nochmal ganz kurz, Sascha Funke, Motilektor, Apparat, Paul Kalkbrenner, Telefon Tel Aviv, Jacuzzi und dann noch deine eigenen richtungsweisenden Alben. Absolut cutting edge. Und dann nennst du es auch noch eins, Berlinette. Hat man dir jemals eigentlich den goldenen Schlüssel der Stadt Berlin angeboten? Ja, es gab ja dann auch ein Magazin, was ich dann Stadtkind nannte irgendwann vor einigen Jahren. Das war mein erstes Album. Berlinette war eher so ein Joke, weil ich gemerkt habe, es gibt diesen Berlin-Hype. Überall, wo ich hinkam, ins Ausland und Interviews gemacht habe, wurde ich nach Berlin gefragt. Und dann habe ich verstanden, was eigentlich passiert hier in dieser Stadt. Dass Berlin wichtig wird fürs Ausland. Unsere Musik, die wir gemacht haben, die Musik, die wir gelebt haben, 10 Jahre lang in den Clubs, wird jetzt nach außen hingetragen. Mhm. Also da war auch Moa Music sehr wichtig. Kitty Yo, Tresor. Mhm. Eigentlich die Labels, die wirklich von Zero angefangen haben und einiges für die Stadt. Deine Radiosendung habe ich gehört, als ich noch nicht DJ war. Ja. Das hat mich total abgespaced, muss ich sagen. Aber goldener Schlüssel war nicht, oder wie? Goldener Schlüssel, da lege ich nicht so einen Wert drauf. Aber du würdest ihn nehmen, oder? Ich nehme alles an. Was ich danach damit mache, weiß ich nicht. Ja. Aber ich finde es halt auch als Frau wichtig in Berlin und deswegen bin ich auch noch da. Wieso, wo würdest du denn sonst sein? Na egal, jetzt hören wir erstmal was. Da würde ich auch Yoga machen. Du machst auch Yoga ein bisschen. Ja, oder Filme oder weiß ich was, gibt da so tolle Sachen. Ja. Na, jedenfalls, welche Nummer hat denn jetzt dein neues Album? B-Pitch 200, 300? 256 oder 260. Wir haben einiges abgeschossen. Es wurden ja mal Charaktere auf B-Pitch Control gesigned. Artists, die alle unterschiedlich sind, nicht eine Stilrichtung, so wie ich das meine, gut ist. Sondern ich habe immer nach Charakteren gesucht, was daraus entstanden ist, sieht man heute. Stars oder was weiß ich, verrückte Leute, Freaks. Und jetzt gibt es natürlich wieder neue Gesichter wie Dylan und großartige Künstler. Und jetzt kommt dein Album mit L8. Vorläufiger Titel. Ellenismus? Wie heißt das? Ja, Lism. Lism vom Listen. Ja. Ah. Ist halt ein Listening-Album. Geht es um Gewissen. Das ist eigentlich das letzte Stück. Also es gibt keine Stücke, es gibt einen Soundtrack, der ist 44,54 Minuten. Warum ich das gemacht habe, um aus kommerziellen Strukturen herauszukommen, wie ich arrangiere Tracks. Also nicht Songs mit tollen Melodien, tollen Vocals, sondern einfach eine Reise zu komponieren. Entweder hörst du es dir an oder nicht, ist mir auch egal, wer es sich anhört. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu produzieren. Also es ist ein bisschen verwirrend für mich. Also ich finde den Soundtrack fantastisch auch. Wir hören auch gleich ein kleines Stück davon. Aber jetzt spielen wir ja individuelle Stücke. Das heißt, bringst du dann zwei CDs oder? Das ist einfach fürs Radio. Ich habe das gemacht, weil ich ja auch das Label mache und der Labelmanager meinte, oder Labelmanagerin, Niki, ja, es wäre besser, wenn wir das fürs Radio vielleicht schneiden. Ich wollte das eigentlich nicht machen. Jetzt ist es geschnitten fürs Radio. Man kann das kaufen als Soundtrack, nicht einzelne Stücke. Wo nimmst du eigentlich die Zeit her? Ich meine, du bist in der ganzen Welt ständig unterwegs. Im Dezember warst du in Mexiko, dann Weihnachten Berlin, dann 7. Januar wieder in Mexiko beim BPM Festival, dann New York, dann das Igloo Fest in Montreal und am Freitag bist du wieder in Paris. Du machst Mode, du hast das Label, du machst Musik. Wie machst du das? Oh, Cosmic Energy oder so. Es ist halt einfach die Sucht nach Musik und Bewegung und ich bin halt kreativ und das muss irgendwie raus und so geht es halt. Ich setz mich wo schreibst du denn die Stücke? Also ich arbeite ja mit Produzenten. Für Lism habe ich mit Thomas Müller gearbeitet. Das war für Drama Musica eine Performance, die wir in Paris aufgeführt haben. Aha. Eine Dance-Performance. Im Center Pompidou. Daraus entstand Lism. Das habe ich mit Bruno Brusato produziert. Ich produziere mit Produzenten. Also lerne nicht die ganzen Programme. Ich kann natürlich ganz viel. Ich schreibe die Melodien, die Texte, habe die Ideen. Die Ideenfindungen kommen eigentlich, wenn ich auf Reisen bin. Ich gehe halt so vielleicht alle anderthalb Jahre mal ins Studio, wenn ich Lust habe nur. Und mache dann das, was dann kommt da alles raus, was raus muss. Ne? Tja. Wie baut man sich denn so ein Netzwerk von Stellen auf, wo man immer wieder eingeladen wird? Ich meine, du bist ja wirklich jeden anderen Tag, ein paar Tage woanders in der Welt. Ist das jetzt langsam durch Freundschaften entstanden? Oder ist das, macht dein Tourmanager das klar? Oder? Also erstmal ist Beepitch Control Records auch eine Booking-Agentur, eine internationale Booking-Agentur seit mehreren Jahren. Ich habe versucht, alles selber in die Hand zu nehmen oder mit dem Team oder wir als Künstler, damit wir so arbeiten, wie wir das wahrnehmen. Mhm. Warum ich gebucht werde? Wahrscheinlich, weil ich ein guter DJ bin oder ja. Aber du bist mit vielen Leuten, wie ich das so mitkriege, auch da schon freundschaftlich verbunden fast. Ich habe eigentlich zu fast allen Promotern, mit den meisten Promotern arbeite ich seit Jahren zusammen. Im DC-10, meine neue Residenz hier auf Ibiza, habe ich ein halbes Jahr gelebt. Letztes Jahr, was dieses Jahr auch wieder stattfindet, sind Freunde von mir. Wir fahren zusammen in Urlaub. Es entstehen natürlich durch das Reisen auch Freundschaften oder durch Begegnungen, wo man das Gleiche fühlt und sich unterhalten kann, sehr intensive Freundschaften. Deswegen ist Reisen für mich auch jetzt keine Anstrengung. Ist natürlich anstrengend, im Flieger zu sitzen, aber ich weiß, wo ich hinkomme, wo ich ankomme und das ist für mich Kommunikation und durch diese Reisen habe ich die Welt verstanden und nicht durch irgendwelche Medien, die mir irgendwas erzählen, sondern ich unterhalte mich mit den Leuten selber in jeweiligen Ländern, bekomme halt mit, was wie toll passiert. Und das erweitert einfach den Horizont und deswegen reise ich auch gerne. Was ich immer schon an dir bewundert habe, war, dass alles, was du machst, erscheint so leicht, so mühelos und spielerisch. Musst du auch mal mehr kämpfen? Ich bin keine Kämpferin, ich bin eine Macherin und jemand, der, ich glaube an die Sachen, die ich mache, ich glaube an Menschen, die um mich herum sind, kreativ sind. Es gibt sehr viele Künstler bei uns, die sind echt verzweifelt, weil es vielleicht nicht so abgeht, wie sie möchten in dem Moment. Und ich habe gelernt, auf mich zu schauen, in mich zu kehren und nicht auf die anderen zu schauen und mache das, kommt aus mir, aus meiner Energie. Anscheinend habe ich viel Energie, wo ich die her habe. Ist irgendwas zwischen irgendwie keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Yeah. Ist halt da, wahrscheinlich, weil ich gefunden habe, was mir Spaß macht. Ja. Und ich lasse mich auch nicht beeindrucken oder abtören so viel, weil ich mich einfach sehr stark fühle und Spaß habe einfach am Leben. Den Soundtrack finde ich auch sehr spielerisch, den kann man natürlich jetzt nicht in voller Länge hören. Man muss sich jetzt vorstellen, es kommt eine Weile ganz geheimnisvolle, sehr, sehr sparsam, ganz geheimnisvolle Musik mit Geräuschen hinten und vorne und daneben und dann kommt dieses hier. stand mal, dass deine Stimme dein größter Trumpf sei. Das fand ich damals eine totale Beleidigung, weil du großartige Produktionen und Musik vorgelegt hast. Aber wenn ich das jetzt höre, dann haben die vielleicht doch recht gehabt. Deine Stimme ist total unmittelbar und geht so richtig, geht einem nahe. Übst du, wenn du singst, oder ist das, muss das richtig ganz echt sein? Also bei dem Track, das wurde einmal eingesprochen. Es ist alles mit Sprachgesang eigentlich in auf Listen. Und ich wollte das ganz natürlich lassen und echt, wie ich das in dem Moment gefühlt habe. Da ist nichts geschnitten. Meine Stimme, ich habe natürlich Gesangsunterricht genommen. Ich bin keine wahnsinnig gute Sängerin. Vielleicht hört man meine Emotionen. Ich benutze meine Stimme als Handwerk, um meine Emotionen einfach mit den anderen, die zuhören, teilen zu können. Aber ich bin jetzt keine Opernsängerin oder was ich was. Ich benutze einfach als Emo-Mittel wie ein Keyboard fast. Ich hoffe, du bleibst noch da. In der dritten Stunde wollen wir noch ein bisschen über alles Mögliche reden. Okay. Ganz kurz, Apparat bringt Theatermusik raus, du bringst den Soundtrack raus, habt ihr euch abgesprochen? Das war so lustig, wir waren in Japan, haben zusammen aufgelegt im WOMP-Club in Tokio. Und dann meinte ich, du, ich habe diesen Soundtrack jetzt echt fertig gemacht. Ich habe ihm das gar nicht, wusste davon gar nichts. Was? Wann kommt das raus? Ich so, ja, dann und dann. Meine auch. Ich meine, was hast du denn gemacht? Na, Krieg und Frieden. Und ich so, nee. Und dann haben wir uns das am Hotelzimmer angehört und gesagt, na okay, kommt zur gleichen Zeit raus. Wir sind ja Freunde, alles gut. Und dann haben wir uns das angehört und es klingt anders. Süß. Es ist, aber es war so total lustig. Also. Okay, und jetzt noch eine Minute L006. Okay. Bis gleich. Ja. Auf. Nach 12 einsamen Jahren sind sie gemeinsam zurück. Neil Young und Crazy Horse. Am 2. Juni in der Berliner Waldbühne. Mit jeder Menge Songs vom neuen Album Psychedelic Pill und aus 44 Jahren Rockgeschichte. Immer noch jung und immer noch verrückt. Neil Young und Crazy Horse. Mehr Infos auf radio1.de. Radio 1. Für alle, die auch ohne psychedelische Pillen fliegen. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Husten? Bronchoverde Hustenlöser. Stark gegen Husten. Nur einmal täglich. Bronchoverde Hustenlöser. Jetzt neu in Ihrer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wo gibt es Wellness in Baden-Baden? Kochkurse in Würzburg? Wintergärten bei Sommerloch? Oder Massagen in großen Knieten? Oder ein Was und wo immer Sie auch suchen. Die App von Gelbe Seiten kennt, was andere nicht mal finden. Jetzt kostenlos downloaden. Blumen in Gießen oder... Gelbe Seiten. Als Buch im Web, als App. Ein Angebot Ihrer... Hier ist Radio 1. Mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bayern und Hessen wollen heute ihre gemeinsame Klage gegen den Länderfinanzausgleich auf den Weg bringen. Beide Regierungen treffen sich zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Sie halten die jetzige Regelung für verfassungswidrig. Brandenburgs Finanzminister Markow sprach von Wahlkampfgetöse. Berlins Finanzsenator Nussbaum sagte, im Falle einer Klage müssten alle Geldströme auf den Tisch. In mehreren Bereichen profitiere Bayern massiv von Zahlungen aus Berlin, etwa bei der Solarförderung oder dem Bundeswehretat. Das Plagiatsverfahren der Universität Düsseldorf gegen Bundesbildungsministerin Schawan geht heute in eine entscheidende Phase. Der maßgebliche Fakultätsrat könnte Schawan den Doktorgrad entziehen oder sich gegen eine Aberkennung aussprechen. Möglich ist aber auch, dass die umstrittene Arbeit noch weiter geprüft wird. Schawan hatte Flüchtigkeitsfehler in ihrer Dissertation eingeräumt, den Vorwurf der Täuschung aber zurückgewiesen. Die US-Regierung hat Klage gegen die Ratingagentur Standard & Poor's eingereicht. Beanstandet werden Bonitätsnoten für Anleihen aus dem Jahre 2007, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. Der Agentur wird vorgeworfen, tausende Wertpapiere, die sich später als Schrottpapiere erwiesen, zu positiv eingeschätzt zu haben. Berlins Schulessen soll besser, aber auch teurer werden. Bildungssenatorin Scheres will im Senat heute einen Gesetzentwurf vorlegen. Darin ist vorgesehen, dass der Elternbeitrag für das Schulessen von jetzt 23 Euro im Monat ab Februar nächsten Jahres auf 37 Euro steigt. Der Landeselternausschuss will den Elternanteil dagegen auf 26 Euro pro Monat begrenzen und verlangt, dass das Land die Differenz bezahlt. Der Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Berlin dauert länger als geplant. Auf dem Abschnitt Löwenberg-Nassenheide in Nordbrandenburg gebe es Verzögerungen, sagte ein Bahnsprecher. Die Bahnstrecke ist seit September 2012 vollgesperrt und sollte ursprünglich ab Mai wieder befahren werden. Wie lange Reisende nun noch mit Bussen statt Bahnen fahren müssen, ist noch unklar. Das waren die Nachrichten. Radio 1 Nachrichten. Radio 1. 10.34 Uhr. Die Zeit muss sein für die Zeit. Ja. Und die aktuellen Temperaturen kommen jetzt hinterher. Die liegen mittlerweile zwischen 3 Grad in der Prignitz und 6 Grad in der Lausitz. In Berlin bei 5 Grad. Es sind noch ein paar Auflockerungen gerade dabei, aber im Tagesverlauf wird es wieder wolkiger und von Nordwesten ziehen Schauer auf. Die bringen anfangs noch Regen, später Schneeregen oder Graupel mit. Die Höchstwerte heute noch mal zwischen 3 und 7, in Berlin um 6 Grad. Nachts geht es dann wechselnd bewölkt weiter. Es gibt aber nur wenige Schneeschauer bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 3 Grad. Und auch morgen sind Schauer dann eher die Ausnahme und treten schwerpunktmäßig im Süden Brandenburgs auf. Es bleibt wolkig, aber es gibt auch mal große Auflockerungen mit etwas Sonnenschein bei nur noch 2 bis 4 Grad. Verkehr. Achtung bitte, wenn Sie auf der A10, dem südlichen Berliner Ring in Richtung Dreieck Werder unterwegs sind. Sie haben uns in der Ausfahrt Michendorf ein Pannenauto gemeldet. Das steht dummerweise hinter einer Kurve, also dort bitte ganz besonders vorsichtig sein bei der Annäherung. Auf der B1 Richtung Magdeburg laufen weiterhin Bergungsarbeiten nach einem schweren Unfall heute Morgen. Das Ganze zwischen Brandenburg an der Havel und Gentin. Dieser Bereich ist gesperrt, Sie können aber in Höhe Plaue auf die Landstraße 962 ausweichen und dann über die B102 umfahren. Auf der B115 ist in Richtung Jüterbock auch weiterhin kaum ein Durchkommen. Zumindest die Vollsperrung zwischen Petkus und Jüterbock-Neumarkt wurde jetzt aufgehoben. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, aber das geht natürlich nicht besonders schnell. Also wenn Sie sich dort auskennen, versuchen Sie das Gebiet am besten weiterhin weiträumig zu umfahren. Nach wie vor gesperrt ist die Straße zwischen Alte Brieselang und Pausin. Dafür haben Sie zwischen Vriezen und Neukietz wieder freie Fahrt. Ganz im Gegenteil ist es der Fall im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding. Es staut sich weiterhin fast ab Kaiserdamm wegen eines Unfalls am Ende des Stadtrings im Bereich der Seestraße. Da hat ein Auto einen Unfall mit einer Straßenbahn gehabt. Der Verkehr wird zwischen Donaugestell und Sylterstraße nicht mehr durchgelassen, sondern über die Gegenfahrbahn umgeleitet. Und es staut sich ganz erheblich in Richtung Prenzlauer Berg, sodass zur Entlastung der Stadtring jetzt sogar ab Dreieck Charlottenburg gesperrt wurde. Angrenzende Straßen sind auch betroffen, Beusselstraße und Saatwinkler Damm und die BVG natürlich auch. Die Straßenbahnlinie 18 ist unterbrochen, ebenso die Metrobuslinie M13. Und sie haben uns noch ein paar Blitzer gemeldet, die stehen auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder am Parkplatz kurz vor Fürstenwalde-West, auf der B1 am Ortsausgang Potsdam Richtung Geltow, in Berlin-Zehlendorf auf der Kleeallee stadtauswärts vor der Sundgauer Straße und in Marzahn wurde aufgebaut auf der Rienstraße und zwar in Höhe Heizkraftwert, wenn Sie in Richtung B1 unterwegs sind. Weitere Blitzer oder Staus melden Sie bitte an die 0331 70 99 888. Vielen Dank und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Monika Dietl. Achtung, in dieser halben Stunde kommt das Gewinnspiel und Sie können Comics gewinnen. Das hier sind The Knife Full of Fire. Noch aufregender, eins der 10-Minuten-Stücke, The Knife Full of Fire. Und dazu gibt es einen Film, unbedingt angucken, das lohnt sich. Hi André. Hey. Jetzt Ach so, ja. Jetzt ist André Langenfeld da, auch eine Radiolegende. Quatsch. Du hast angefangen bei DT64 mit der Yo-Show. Ja. Ist doch super. Ist super, ja. Und außerdem bist du immer noch Mitglied der Zulu Nation? Was kriegt man da? Newsletter oder was? Warst du neulich mal im Internet oder was? Ja. Bin ich jetzt zu laut oder zu leise? Du hast einen Wikipedia-Eintrag. Ja, ich weiß, der ist relativ neu und der ist auch total schwachsinnig. Da stehen lauter Leute drin, die definitiv nicht in der Zulu Nation drin sind. Aber der einzige, den ich kenne, der definitiv in der Zulu Nation drin ist, in diesem deutschen Chapter, der ist da nicht drin. Wer ist das? Ben. Zulu Ben. Zulu Ben, okay. Groß. Aber da kriegt man, wie gesagt, da kriegt man wahrscheinlich nur Newsletter oder... Ich weiß es nicht, ich bin da vielleicht nicht drin. Vielleicht wird es ja die umwerfendsten Platten kriegen. Das ist totaler Quatsch. Okay, du sendest außerdem bei einem befreundeten Sender. Aber wie kommst du da drauf jetzt gerade? Na, wegen der Legende. Ach so. Und dann hast du kurz mal im Internet recherchiert und bist auf diesen komischen Wikipedia-Zulu-Eintrag gestoßen? Oh Gott. Naja, Yo-Show weiß man ja sowieso, das weiß ja jeder. Und Night Flight weiß ja auch jeder. Aber du bist ja auch Club-DJ, du legst auf in solchen Clubs wie zum Beispiel Watergate und Gretchen. Watergate leider sehr selten. Aha. Aber hauptberuflich bist du Musikjournalist. Und deshalb bist du jetzt hochqualifiziert, eine Antwort zu der Frage zu finden, was ist derzeit bemerkenswert in der Dance-Kultur, also in elektronischer Tanzmusik, außer dass alle Stücke irgendwie 10 Minuten lang sind. Sind die echt? Nee, also ich habe ganz wenige Stücke, die 10 Minuten lang sind. Die sind alle so 5 Minuten gerade. Also das, was ich spiele. Puh, was ist bemerkenswert? In England passiert viel. Nach wie vor dieses spannende Spiel so zwischen diesen 70 BPM und 140 BPM Sachen, dass so nicht ganz klar ist, ist es jetzt ein schnelles oder ein langsames Stück. Okay. Also was halt auch durch den Dubstep kommt und was jetzt auch so zum Beispiel im amerikanischen R&B irgendwie auch relativ normal wird, alles sehr langsam und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es langsam ist. Das ist ganz spannend. Hausmusik ist nach wie vor spannend. Da gibt's du hast ja auch mal gesagt, dass ich weiß nicht, du hast irgendwie so dich drüber lustig gemacht, glaube ich, dass viele neue Hausplatten so alte Samples verwenden, aber irgendwie aus dem Kontext gerissen und so, dass es nicht mehr stimmt. Gibt's das immer noch? Ja klar, so eine Retrowelle im Haus gibt es eine ganz extreme gerade, die finde ich auch sehr seltsam. Aber andererseits, warum nicht? Also da gibt es eine Menge junge Leute, die dann halt die Sachen von vor 20 Jahren, 30 Jahren, die du dann früher gespielt genau, hast. Genau, das muss man sich erstmal klar machen, wenn du sowas hörst, du denkst irgendwie, das ist ja jetzt seltsam, wieso haben die das jetzt reingepackt, das ist ja so und so von so und so. Und da musst du dir denken, die wissen das ja gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ja. Also erstmal klar, alles wird nochmal benutzt, alles wird nochmal gemacht. Es gibt halt Retrowellen in allen Varianten. Jetzt gibt es halt so eine frühe 90er-Haus-Retrowelle mit so komischen Steps und alles klingt halt so ein bisschen alt. Für mich ist es halt seltsam, weil man glaubt es alles zu kennen, aber es klingt nicht ganz genau so wie früher. Und dann holt man sich dann doch mal so Versicherung, eine alte Platte aus dem Schrank, legt die auf und denkt, nee, die alte ist doch besser. Und Clubs kennst du auch? Was ist denn da dein Ausblick? Wird das weiter noch boomen? Oder wie Clubs? Ist das jetzt? Ja, so im ganzen Clubleben, GEMA und was weiß ich. Also mit der GEMA-Nummer ist ja noch gar nichts raus. Es gibt keinen Club, der bis jetzt zumachen musste. Insofern alles gut bislang. Ich hoffe, du bleibst in der dritten Stunde noch da, weil da wollen wir länger noch über den derzeitigen Stand so der DJ-Kultur reden, wenn wir noch Zeit haben. Klar, aber jetzt musst du mal erklären, ob du dich entschieden hast, welches Stück du jetzt spielen willst. Ach, eigentlich das, was ich dir schon vorher angekündigt habe, weil du den Namen auch so lustig fandst. Das ist doch auch irgendwie Hip-Hop-mäßig. Ich habe auch sogar eine Hip-Hop-Nummer dabei. Aha. Das war jetzt eigentlich das, was ich nicht angekündigt habe. Ja, okay. Was soll ich jetzt spielen, die Hip-Hop-Nummer oder nicht? Nee, die du zuerst gesagt hast. Okay, dann gibt's jetzt den unteren, Marihuana Death Squads. So I've been smoking on cigarettes, and I've been driving with the windows down, and the music up, and I've been thinking about everything. Pause. Listen to my heartbeat. Listen to my heartbeat. Listen to my heartbeat. I'm looking at you in your eyes and you're feeling so connect. Yeah, take that, take that, take that. While you reach your hands inside of my pants and started to touch the head. And I touched my head like shit, like hold a second. I just ended up inside of this mess. And all of a sudden my fingertips was grazing the tip of your breast. And I realized that I made myself a goddamn mess. There's no escape from this. Eventually your father's shotgun is in my back blades. And I'm trying to escape the goddamn place, so thanks. And my soul's and I can't cry, and now I'm gone, and now I wanna die. I need a talk. Super lustig, aber da sind Leute dabei, auf die man nicht im ersten Augenblick kommen würde, oder André? Dank Info weiß ich, wer das ist, sonst wüsste ich wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt diese ganze Minneapolis-Posse um Polisa und wie sie alle heißen. Das war auch gerade Jenny von Polisa. Die einen kenne ich leider alle nicht, das gibt es auch umsonst. Kann man sich als Mixtape, sogenanntes Free-Download-Mixtape runterladen. Marihuana Death Squads, Mehrzahl. Super. So, und jetzt, liebe Radio 1-Hörer, aufgepasst, jetzt kommt Radio Secret, das Radio-Gewinnspiel, Radio 1-Gewinnspiel. Und es geht um Radiomoderatoren wieder, und zwar so, die sich so aufführen, wie man es vielleicht doch lieber nicht machen sollte. Achtung, Achtung. Turn the radio off. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. Radio Secrets, das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Für den 1. April 1998 hatten sich Opie und ich für unsere Opie und Anthony Show einen ganz besonderen Gag ausgedacht. Naja, Opie und ich fanden ihn zumindest lustig. Wir verklickerten unserem Radiopublikum in Massachusetts, dass der Bürgermeister von Boston bei einem Autounfall ums Leben gekommen wäre. Mit in seinem Auto hätte eine Prostituierte aus Haiti gesessen. Leider kam der Gag dann doch nicht so gut an. Jedenfalls setzten uns die Verantwortlichen des Senders danach vor die Tür. Aber zwei Typen wie wir lassen sich nicht so leicht vom Mikrofon verdrängen. Wir heuerten bei einem anderen Sender an und starteten eine neue Show, in der wir unsere Hörer aufforderten, an verschiedenen öffentlichen Plätzen in New York Sex zu haben. Das Ganze wurde von der Boston Beer Company gesponsert. Und lief 2 Jahre lang ohne Probleme. Doch dann kamen Brian Florence und Loretta Harper aus dem piefigen Virginia nach New York. Die beiden Landeier gaben sich redlich Mühe, so ziemlich den abgefahrensten öffentlichen Ort für unseren Sex-Contest zu suchen. Leider wurden sie in flagranti von einem Wachmann erwischt und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vor Gericht gezerrt. Und auch für meinen Radiopartner Greg Opie Hughes und mich blieb die Geschichte nicht ohne Folgen. Wieder wurden wir aus dem Sender geworfen. Sag beim Abschied leise Servus. Es wurde sogar erwägt, den kompletten Sender zu schließen. Nur weil Brian Florence und Loretta Harper Sex simuliert hatten. Aber Wo war das noch gleich in New York? Heute sagen wir adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. Also nochmal, es wird der Ort gesucht, an dem die beiden erwischt wurden. Und das alles unter der bekannten Nummer 0331 70 99 111. 0331 70 99 111. Changer. Und damit begrüße ich auch jetzt hoffentlich den Gewinner dieses Rätsels. Wer ist in der Leitung? Matthias ist hier. Hallo. Hallo Matthias. Wie bist du da so schnell draufgekommen? Hätte ich aber länger zu gebraucht. Na, ich musste natürlich googeln. Das weiß ich natürlich auch nicht. Hast aber schnell gegoogelt. Nach was hast du denn zuerst gesucht? 1. April 1998 und dann OP. Ach, das ist ja super. Und was machst du mit dem Gewinn? Weißt du überhaupt, was du kriegst? Nee, noch nicht. nicht gleich alles verprassen. Also das Radio 1 Comic der Woche gibt's aus dem Kreuzberger Comicladen Modern Graphics. Und zwar diese Woche Vacuum von Lukas Jüliger oder Vakuum von Lukas Jüliger. Eine mitreißende Erzählung um eine Gruppe von Jugendlichen. Dabei wird das vermeintlich alltägliche Geschehen in eine surreale Welt voller Geheimnisse eingebettet. Kannst du was mit anfangen? Noch nicht, nee. Ich bin mal gespannt. Aber du bist zumindest ein bisschen gespannt, oder? Ja, ja, klar. Okay, du hast die Lösung gewusst. St. Patrick's Cathedral. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Andreas Hanselmann. Jocelyn B. Smith und Musics im Tippi am Kanzleramt. The Voices of Winter heißt dieses Programm und es sind Voices, die es in sich haben, sowie die Soul- und Jazz-Queen selbst. Jocelyn B. Smith, in New York geboren und seit wir denken können in Berlin leben, umgibt sich hier mit Männern, natürlich nicht irgendwelchen. Es sind 5 Männer mit Stimmen von Weltruf, allesamt in der A Cappella-Szene bestens bekannt. Diese 5 plus Jocelyn ergeben Musics, ein Gipfeltreffen des Gesangs, das uns den Winter versüßt mit The Voices of Winter. Zu erleben heute, morgen und übermorgen im Tippi am Kanzleramt in der großen Querallee in Berlin-Tiergarten. Beginn des Konzerts ist jeweils 20 Uhr und die Karten kosten 21 bis 25 Euro. Werbung. Weil Verrückte nie genug bekommen, hat Mediamarkt jetzt den kompakten Kaffeevollautomat HD 8743L von Saeco. Kaffee und Espresso einfach auf Knopfdruck genießen. Für noch nie dagewesene 166 Euro. Richtig gehört, nur 166 Euro für einzigartigen Kaffeegenuss. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Tolles Design, sieht spitze aus. Und innen erst so viel Platz. Und er ist wirklich leichter geworden? Das ist einfach beeindruckend. Darf ich? Natürlich. Erleben Sie jetzt die Kompaktklasse in nie dagewesener Perfektion. Der neue Skoda Octavia. Beeindruckend. Jeden Tag. Ab sofort im Vorverkauf. Bei Ihrem Skoda-Team Berlin-Brandenburg. Mehr Infos unter skodateambb.de. Skoda. Simply clever. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie... Ein bisschen schneller, bitte. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie... Sorry, noch ein bisschen schneller. Ich kann nicht mehr, ich habe so starke Halsschmerzen. Dann nimm doch schnell Dobendan-Dolo. Dobendan-Dolo? Danke. Dobendan-Strepsils-Dolo mit Zweifachwirkung. Der eine Wirkstoff stoppt den Schmerz, der andere bekämpft Erreger. Siehste? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. How come I end up where I want? Won't take my eyes off the ball again. You reel me out, then you cut the string. Radio 1 mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bayern und Hessen wollen heute ihre gemeinsame Klage gegen den Länderfinanzausgleich auf den Weg bringen. Beide Regierungen treffen sich zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Sie halten die jetzige Regelung für verfassungswidrig. Brandenburgs Finanzminister Markow sprach von Wahlkampfgetöse. Berlins Finanzsenator Nussbaum sagte, im Falle einer Klage müssten alle Geldströme auf den Tisch. In mehreren Bereichen profitiere Bayern massiv von Zahlungen aus Berlin, etwa bei der Solarförderung oder dem Bundeswehretat. Grünen-Chef Özdemir hat die Bundesregierung aufgefordert, alle Zahlen zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 auf den Tisch zu legen. Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Öffentlichkeit müsse beendet werden, sagte Özdemir im RBB. Hintergrund ist ein internes Papier des Bundesverkehrsministeriums, aus dem die Stuttgarter Zeitung zitiert. Darin werden gravierende Mängel und fehlerhafte Kostenberechnungen der Bahn aufgelistet. Kerstin Lohse. Bundesverkehrsminister Ramsauer dementiert einen Bericht der Stuttgarter Zeitung, wonach der Bund sich vom Bahnprojekt Stuttgart 21 distanziert. Das ist Quatsch, sagte Ramsauer dem ZDF am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Bagdad. Die Stuttgarter Zeitung hatte aus einem internen Dossier des Verkehrsministeriums zitiert. Darin heiße es, der Bund lehne weitere Milliardenausgaben für Stuttgart 21 ab und dringe im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn auf eine Prüfung von Alternativen. Russland hat die Einfuhr von Kühlfleisch aus Deutschland gestoppt. Grund seien mangelnde Sicherheitskontrollen und das in Deutschland grassierende Schmallenberg-Virus, teilten die Behörden in Moskau mit. Ludger Katzmerzak. So bemängelt die russische Veterinärbehörde, dass sich die Herkunft bestimmter Rohstoffe, die für die Herstellung von Fleischerzeugnissen benötigt werden, nicht zurückverfolgen lasse. Auch die Qualitätskriterien für Milchprodukte seien in Russland deutlich strenger, heißt es aus Moskau. Auch für Fleisch aus den Vereinigten Staaten gelten Einfuhrbeschränkungen. Nach Ansicht deutscher Agrarfachleute ist das Importverbot wirtschaftspolitisch motiviert. Seit dem Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation im vergangenen August steht die heimische Fleischindustrie unter erhöhtem Konkurrenzdruck. Es gehe ganz offensichtlich darum, den eigenen Markt vor günstigeren ausländischen Produkten zu schützen, vermuten Experten. In Indien hat der Mordprozess gegen 5 Männer begonnen, die eine junge Frau in einem Bus mehrfach vergewaltigt haben sollen. Die Studentin war kurz nach der Tat an ihren schweren Verletzungen gestorben. Den Angeklagten droht die Todesstrafe. Aus Neu-Delhi, Kai Küstner. Nicht schuldig, so lautet das Votum der 5 Männer in allen entscheidenden Punkten der Anklage. Die da sind Mord, Gruppenvergewaltigung, Entführung. Die Beweislast ist laut Staatsanwaltschaft erdrückend. Massiv unter Druck geraten, hatte Indiens Regierung im Eiltempo eine neue Rechtsverordnung bekannt gegeben, die härtere Strafen für Vergewaltiger vorsieht. In Ausnahmefällen eben auch die Todesstrafe. Viele Frauenrechtsgruppen beklagen aber, so hastig hätten die Politiker nun neue Regeln ersonnen, dass sie dabei Kernforderungen vergessen hätten. Eine lautete, auch Vergewaltigung in der Ehe endlich unter Strafe zu stellen. Das Schulessen in Berlin soll besser, aber dafür auch teurer werden. Bildungssenatorin Scheres will heute den Gesetzentwurf dazu im Senat vorlegen. Einzelheiten von Sandra Strack. Die Proteste der Eltern waren erfolglos. Bildungssenatorin Scheres bleibt dabei. Die Familien sollen unabhängig vom Einkommen beim Schulessen zur Kasse gebeten werden. Geplant ist, dass in Zukunft nicht mehr 23 Euro im Monat fällig werden, sondern 37, also 14 Euro mehr als jetzt. Ab Februar nächsten Jahres soll der neue Preis gelten. Hintergrund der Änderungen war die Forderung, das Schulessen in Berlin müsse qualitativ besser werden. Elternvertreter finden allerdings, dass das Land mehr Geld zum Schulessen dazugeben sollte, weil sich viele Familien das sonst wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es wird gleich 11.05 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro. Momentan gibt es noch ein paar Wolkenlücken, aber im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken wieder und von der Prignitz her ziehen Schauer auf. Anfangs regnet es noch, später kann es dann auch als Schneeregen oder Graupel runterkommen. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 3 und 7 in Berlin um 6 Grad und diese Höchstwerte haben wir auch fast schon erreicht. Nachts sind bei wechselnder Bewölkung auch einzelne Schneeschauer möglich und es geht auf Tiefstwerte runter von Süd nach Nord zwischen minus 1 und minus 3 Grad. Und morgen wird es gar nicht so verkehrt, es sind nämlich öfter mal Aufheiterungen möglich, dann gibt es kurz Sonne, später dann auch nur kurze Schneeschauer, vor allem im Süden Brandenburgs. Die Höchstwerte liegen morgen allerdings nur noch bei 2 bis 4 Grad. Verkehr. Entwarnung gibt es für die A10, den südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Das Pannenauto in der Ausfahrt Michendorf ist jetzt Geschichte. Dort haben sie wieder freie Fahrt. Nicht so auf der B1 Richtung Magdeburg. Die Bundesstraße ist zwischen Brandenburg an der Havel und Genthin weiterhin gesperrt nach einem Lkw-Unfall heute Morgen. Sie können diesen Bereich aber über die Landstraße 962 und die B102 umfahren. Auf der B115 ist die Vollsperrung zwischen Petkus und Jüterbock-Neumarkt aufgehoben worden. Der Verkehr wird jetzt über die Gegenfahrbahn geleitet. Dennoch gibt es dort Stau. Also am besten versuchen Sie, das Gebiet weiter zu umfahren. Und die Straße zwischen Alt-Brieselang und Pausin ist auch wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Im Stadtverkehr Berlin gibt es große Probleme nach einem Unfall auf der Seestraße in Wedding. Der Bereich zwischen Donaugestell und Söderstraße ist in Richtung Prenzlauer Berg weiterhin gesperrt. Der Verkehr muss über die Gegenfahrbahn umgeleitet werden. Es staut sich auf dem Stadtring bereits ab Dreieck Funkturm. Zur Entlastung wurde jetzt der Stadtring ab Dreieck Charlottenburg gesperrt. Aber das hat noch nicht viel gebracht. Die angrenzende Beusselstraße und auch der Saatwinkler Damm sind zugestaut. Und die BVG ist auch betroffen. Die Straßenbahnlinien 18 und M13 sind derzeit unterbrochen. Blitze haben sie uns auch durchgesagt. Die stehen auf der A2 Richtung Berlin, kurz vor Netzen, in Spremberg in der Berliner Straße stadteinwärts. In Berlin-Mitte auf der Karl-Marx-Allee wird stadteinwärts vorm Strausberger Platz gelasert. In Lichtenberg ein Blitzer auf der Möllendorfstraße und in Neukölln auf dem Bukower Damm stadtauswärts. Und wenn was fehlt, dann ergänzen Sie es einfach über die 0331 70 99 888. Danke dafür. Und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Monika Dietl. Black, unverkennbar, Chromatics. Einzigartig durch den Klang und den Raum, in dem dieser Klang steht. Ich meine jetzt nicht einen Sound, sondern die Art, wie jeder Ton umhüllt ist und wie er in den Klangraum gestellt wird. Für elektronische Tanzmusik war es ja immer schon wichtig, wie sich der Ton anfühlt, nicht nur welcher Ton das ist. Aber diese Wissenschaft, finde ich, hat neue Dimensionen erreicht. Und warum ich das alles sage, ist, weil es jetzt um einen Künstler geht, der ein Meister der Klangwelten ist, nämlich Ulrich Schnaus. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Good evening, friends. Straight from London. Dein neues Album heißt A Long Way to Fall. Und was sich da im Hintergrund anschleicht, ist der Track A Ritual in Time and Death. Verrätst du, welches Ritual du meinst? Na, ich würde solche Sachen immer gerne ein bisschen offen lassen, weil ich immer versuche, Titel zu wählen, die so natürlich was mit dem Inhalt, den ein Stück für mich hat, was zu tun haben, aber trotzdem so dem Zuhörer genügend Raum lassen, so eigene Bilder zu entwickeln. Genau. Also ich bin kein Singer-Songwriter, der sich hinsetzt und sagt irgendwie, oh, ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt, ich schreibe jetzt darüber ein Lied oder so, sondern das passiert halt irgendwie durch mich, habe ich immer so den Eindruck. Ja. Und deshalb will ich das auch möglichst offen lassen. Man kann sich ja viel vorstellen. Ja. Okay, darüber müssen wir jetzt reden. Das sind ja richtige Trevor Horn Orchester Steps. Ja. Hast du den Sound für dich entdeckt? Ja, ich bin seit langer Zeit ein großer Fan dieses Sounds und ich hatte immer so im Hinterkopf die Idee, mal so eine Art Hommage an diesen Sound zu machen. Und dann bin ich über ein sehr gutes Library gestolpert mit so Fairlight-Sounds. Ich wollte dich gerade fragen, ob du ein Fairlight hast. Nee, ist es leider nicht, nein, okay. Es ist nur ein Library. Aber immerhin, ich finde, es kommt relativ nah ran. Und außerdem, was man hier auch noch gut hört, ist, ich liebe deinen Rhythmus. Du hast ja kaum richtige Beats. Es hört sich alles eher so an wie ein Rhythmus-Sequencer, aber ganz stark, so wie, weiß ich nicht, Bowlingbälle oder irgend sowas. Wie machst du das? Also bei diesem Album habe ich tatsächlich solche Sachen gemacht, wie irgendwelche Haushaltsgeräte fallen lassen und das dann aufgenommen oder Glas kaputt gemacht, Fußstapfen, alle möglichen Geschichten, weil ich so ein bisschen gelangweilt war. Ich habe lange Zeit halt so mehr mit klassischen Breakbeats gearbeitet auch und ich wollte einfach da aus dieser Geschichte mal raus. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Deine Beats, das finde ich auch ganz toll, weil du machst keine straighten Beats. Also man hört, dass du vorher, ja, Breakbeat, das macht alles Sinn, genau. Ja, na, damit bin ich halt groß geworden, wie mit Drum and Bass oder vorher dann Hardcore und Rave. Und so. Aber du bist jetzt total digital, nichts analog, oder mischst du? Das ist total gemischt. Also ich habe in meinem Studio habe ich irgendwie Sachen von, weiß ich nicht, 71 bis 2013, irgendwie je nachdem, was irgendwie vom Charakter her interessant ist. Ich mag diese ganze Digital- versus Analog-Debatte überhaupt nicht, weil ich finde, dass alle diese ganzen verschiedenen Plattformen alle interessante Aspekte zu bieten haben und das Beste ist eigentlich, wenn man es kombiniert. Und es geht. Ja, das geht. Ja. Also ja, man hört man ja, wenn du es machst. Aber welche analogen Geräte nimmst du? Also nimmst du irgendwie die klassischen Roland-Sachen? Oder? Ja, Roland ist nicht ganz mein Klang, weil ich immer gerne so ein sehr, also ich mag gerne eher so diesen amerikanischen Sound. Ich habe viel so Oberheim-Sachen aus den 70ern, eher so ein warmer, organischer Sound. Von Roland habe ich ein paar Effektgeräte aus den 70ern, Tape Echo und solche Geschichten. So die ganzen Klassiker halt. Ne? Du hast gerade einen wunderbaren Pet Shop Boys Remix fertig gemacht. Ich glaube, der läuft bei Radio 1 im Tagesprogramm, soweit ich weiß, von Memory of the Future. Und die Pet Shop Boys haben dich gewählt, weil sie dich einen Visionary German Composer finden. Nimmst du das an? Ich meine, das hängt dir jetzt an. Ja, das beschämt mich. Und macht mich sprachlos. Und schon ist das erste Sendeloch da. Nee, du kannst ruhig sprachlos sein, das macht gar nichts. Ich finde ja sowieso, du hast irgendwas von David Lynch, also ich meine jetzt als Filmemacher, nicht als Musiker. Mhm. Du breitest so schöne Harmonien aus und dann plötzlich kommt so das Unbekannte hereingestürzt. Ist es Absicht? Ja, ich finde genau, das ist das, worum es eigentlich geht. Ne? Es geht dieses Spannungsverhältnis. In meinem Fall würde ich immer sagen, zwischen zugegebenermaßen Melancholie auf der einen Seite, aber auch einem hoffnungsvollen Element. Und ich mag das immer gerne, wenn so zwei sogar gegensätzliche Emotionen irgendwie kollidieren in einem Stück. Ich mag eigentlich selten Sachen, die nur euphorisch sind oder nur deprimieren, sondern ich finde es interessant. Trotzdem bleibt das beides ja auf einer Ebene abstrakt. Was das, klar, das dadurch bleibt, ist es. Das bleibt bei Musik immer. Genau. Ne, ja. So, und jetzt muss ich auf das Wichtigste kommen. Bevor wir The Weight of Darkening Skies hören, muss ich kurz über deine Live-Show reden. Ich finde, du solltest deine Musik nur unter der Bedingung verkaufen, dass dich die Leute live sehen können. Sonst hat man nämlich nur eine ganz schwache Ahnung davon, was für ein körperliches Erlebnis eigentlich deine Musik ist. Und in den nächsten 5 Minuten stellen Sie sich bitte vor, dass die Musik wie eine Abfolge von riesigen Tsunami-Wellen auf Sie zurollt. Da kann man fast Angst kriegen. Krishnaus The Weight of Darkening Skies von seinem brandneuen Album A Long Way to Fall. Also ich habe dich live im Suicide Circus gesehen und da bist du nicht auf einer Bühne, sondern vorne unter den Leuten gestanden und hast so eine Art Konsole, um die du auch rumgehst und verschiedene Sachen machst. Was machst du da? Ja, manchmal spiele ich tatsächlich ein bisschen Keyboard, irgendwie was so ein Element ist, was inzwischen im Set ein bisschen kürzer treten muss, weil ich inzwischen halt relativ viel mache mit MIDI-Controllern und so lauter Einzelschnipsel habe aus den Songs, die ich dann neu zusammensetze und so, ja. Und was ist auf den anderen Seiten von der Konsole? Ja, also dann habe ich noch ein Effektgerät da. Das ist dann immer gut, wenn man einen kleinen Mischer hat. Dann kann man irgendwie so ein paar dubbige, effektige Sachen machen. Wie gesagt, das Keyboard, um ein paar Sachen zu spielen und so. Es sind eigentlich nur so 3-4 Elemente, aber es ist ausreichend, um halt so... Und so machst du das immer? Also du stehst immer vorne unter den Leuten? Ist eigentlich unterschiedlich, aber ich bemühe mich halt immer um eine Sache, nicht das zu machen, was viele andere Kollegen so in dem Bereich machen, so frontal sich irgendwie hinzustellen, ja. Und nur, dass die Leute nur irgendwie die Rückseite vom Laptop-Display sehen, yeah. Weil ich irgendwie denke, das ist nicht notwendig, irgendwie sich da so zu verschanzen, irgendwie innen. Und das ist vielleicht dann, ich weiß, elektronische Musik live präsentiert, das hat nicht so einen Show-Effekt, wie wenn jemanden Gitarren so funktioniert bei dir schon, finde ich. Ja? Du bist auch total konzentriert. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du, wenn du live spielst, dass so ein Monster in der Hand hast, dass du kaum bändigen kannst? Das tatsächlich, ist eine gute Analogie. Echt? Weil ich hab immer so 12 bis 16 Elemente, die gleichzeitig laufen und wo ich halt gucken muss, wie komme ich jetzt in den nächsten Teil von dem nächsten Stück oder so, und das erfordert schon eine Menge Konzentration. Manchmal habe ich immer so das Gefühl, es fängt alles an, sich zu bewegen und dann gleitet mir. Es stimmt wirklich, liebe Radio 1-Hörer, der Sound kommt mit einer körperlichen Wucht auf einen zu. Das hilft natürlich, wenn man nah am Lautsprecher steht, wie ich das gestanden habe, aber ich glaube, das ist hinten auch noch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Hast du da ein Geheimnis? Wie schaffst du die Wucht? Na, ich glaube, das kommt vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen aus den Drum-and-Bass-Zeiten, weil was ich an der Musik immer faszinierend fand, dass sie immer so zwei Dimensionen hatte. Einmal so eine Home-Listening-Dimension, das war ja Musik, die man auch prima zu Hause hat hören können. Mhm. Das war ja nicht nur funktionale Dance-Musik, aber sie hat eben auch im Club funktioniert und klang dann plötzlich ganz anders auf einem Soundsystem und hat eine ganz andere Dynamik entfaltet. Und das ist eigentlich so ein Element, was ich irgendwie, obwohl ich inzwischen nicht mehr so viel Drum-and-Bass mache, was ich aber auf jeden Fall irgendwie beibehalten wollte. Auf deiner Facebook-Seite gibt es vielleicht einen kleinen Hinweis. Da ist ein Gerät abgebildet, das heißt Voyetra 8. Was ist das denn? Das ist mein Lieblingsspielzeug. Das ist ein relativ seltener Synthesizer aus Amerika, Anfang der 80er. Vielleicht hauptsächlich bekannt, weil Joy Division haben den, glaube ich, benutzt. Und Eurythmics Sweet Dreams, diese Sequenz, das ist auch der Voyetra. Aha. Hat einen sehr eigenwilligen Sound für die Nerds da draußen, weil es ein Analog-Synthesizer ist, der sehr relativ viele Modulations Möglichkeiten hat, aber mit SSM-Filtern, nicht mit Curtis-Filtern, was die meisten anderen Geräte aus der Zeit haben. Ja, ich gleite ab, Entschuldigung. Ich wusste doch, du hast Geheimnisse, wir wollen das wissen. Du wohnst inzwischen in London und, glaube ich, bist auch oft in Japan. Wo bist du denn am erfolgreichsten? Ich glaube, also es ist tatsächlich Amerika und es ist wohl auch so, dass San Francisco und LA die Städte sind. Yay. Das wurde mir mal mitgeteilt, wo ich am meisten Platten verkauft habe, weltweit. Und dann folgen relativ schnell so England und Japan. Das sind alles ganz, ganz gute Bereiche für mich. Und dann nach London bist du gezogen, weil du die Indie-Band so gern magst. Muss ich kurz erklären, was wir vor den Nachrichten gehört haben, war A Shoreline Dream. Und das ist im Ulrichnaus Remix. Und das ist eine Band, bei der du, glaube ich, Keyboard gespielt hast. Ja, und da ist ein berühmter Sänger dabei, sehe ich das richtig? Ich glaube, das würde er gerne hören, aber ich glaube, so berühmt ist er dann vielleicht doch nicht. Aber du hast Ohren für den Indie-Bereich. Ja, ich habe generell, finde ich, ein Ohr dafür, und das ist vielleicht sogar eine Sache, die ich tatsächlich durch deine Sendung gelernt habe. Ich habe generell ein Ohr dafür, dass man nicht irgendwie puristisch Geschmacksfaschismus betreibt und irgendwie auf einer Schiene irgendwie sich zu Tode reitet, sondern dass man irgendwie auch guckt, was links und rechts passiert und das versucht zu integrieren. Und ich finde, auch nur so kann man heutzutage überhaupt noch irgendwas Interessantes machen, weil niemand wird jetzt einen komplett neuen Sound erfinden, aber wenn man bereits bestehende Sachen kombiniert auf eine Art, wie es vorher nicht gemacht wurde, ist schon noch eine Chance, da interessante Musik zu machen. Das ist eine super Analyse, ist eigentlich auch ein super Schlusswort, weil muss ich auch noch darauf hinweisen, wer die Ulrich Schnaus Musik ordentlich und ausgespielt und auch noch ausführlich hören will, soll am 27.02. bitte die Elektrobeats mit Olaf Zimmermann einschalten. Und jetzt hören wir noch Broken Homes von deinem Album und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Tschüss. Mittwoch, 6. Februar, 20 Uhr, O2 World. Die Basketball-Bundesliga. Alba Berlin gegen die Walter Tigers Tübingen. Die Universitätsstadt zu Gast in der Hauptstadt. Am Mittwoch, dem 6. Februar um 20 Uhr in der O2 World. Basketball-Bundesliga. Alba Berlin gegen die Walter Tigers Tübingen. Mehr Infos unter radio1.de. Radio 1. Für alle, die mit Leib und Seele Basketballfans sind. Und natürlich nur für Erwachsene. Hier ist Radio 1 mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bayern und Hessen wollen heute ihre gemeinsame Klage gegen den Länderfinanzausgleich auf den Weg bringen. Beide Regierungen treffen sich zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Sie halten die jetzige Regelung für verfassungswidrig. Brandenburgs Finanzminister Markow sprach von Wahlkampfgetöse. Berlins Finanzsenator Nussbaum sagte, im Falle einer Klage müssten alle Geldströme auf den Tisch. In mehreren Bereichen profitiere Bayern massiv von Zahlungen aus Berlin, etwa bei der Solarförderung oder dem Bundeswehretat. Das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat einen Bericht dementiert, dass sich der Bund von Stuttgart 21 distanziere. Die Bahn äußerte sich bisher nicht. Der Aufsichtsrat des Konzerns befasst sich heute mit den Kostensteigerungen bei dem umstrittenen Bahnprojekt. Das Plagiatsverfahren der Universität Düsseldorf gegen Bundesbildungsministerin Chaban geht heute in eine entscheidende Phase. Der maßgebliche Fakultätsrat könnte Chaban den Doktorgrad entziehen oder sich gegen eine Aberkennung aussprechen. Möglich ist aber auch, dass die umstrittene Arbeit noch weiter geprüft wird. Chaban hatte Flüchtigkeitsfehler in ihrer Dissertation eingeräumt, den Vorwurf der Täuschung aber zurückgewiesen. Die US-Regierung hat Klage gegen die Ratingagentur Standard & Poor's eingereicht. Beanstandet werden Bonitätsnoten für Anleihen aus dem Jahr 2007, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. Der Agentur wird vorgeworfen, tausende Wertpapiere, die sich später als Schrottpapiere erwiesen, zu positiv eingeschätzt zu haben. Der Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Berlin dauert länger als geplant. Auf dem Abschnitt Löwenberg-Nassenheide in Nordbrandenburg gebe es Verzögerungen, sagte ein Bahnsprecher. Die Bahnstrecke ist seit September 2012 voll gesperrt und sollte ursprünglich ab Mai wieder befahren werden. Wie lange Reisende nun noch mit Bussen statt Bahnen fahren müssen, ist unklar. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es ist jetzt 11.33 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro. Die aktuellen Temperaturen liegen zwischen 4 Grad in der Uckermark und 7 Grad in der Lausitz. Und damit haben wir die Tageshöchstwerte auch erreicht. Nach anfänglichen Auflockerungen wird es jetzt immer grauer da draußen. Und später kommen dann auch noch Schauer in Form von Regen oder aber auch Schneeregen bzw. Graupel dazu. Und es geht ein ordentlicher Wind, teils mit Sturmböen. Nachts flaut der Wind dann aber schon wieder ab. Und bei wechselnder Bewölkung sind zumindest ein paar Schneeschauer möglich, bei minus 1 bis minus 3 Grad. Und morgen sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Schneeschauer sind dann eher selten und vor allem fürs südliche Sendegebiet angekündigt. Ansonsten soll es verbreitet auch mal auflockern und dann kommt die Sonne durch bei etwas kühleren 2 bis 4 Grad maximal. Verkehr. Auf der A13 Richtung Dresden steht ein Pannen-LKW zwischen Schwarzheide und Ruhland. Es ist aber nur der Standstreifen blockiert. Auf der B1 Richtung Magdeburg laufen zwischen Brandenburg an der Havel und Genthin weiterhin LKW-Bergungsarbeiten nach einem schweren Unfall heute Morgen. Sie können aber umfahren über die Landstraße 962, über Briest und Forde und die B102. Entwarnung gibt es für die B115. Die Bergungsarbeiten zwischen Petkus und Jüterbock-Neumarkt sind endlich abgeschlossen. Weiterhin gesperrt ist die Straße zwischen Alt-Brieselang und Pausin. Im Stadtverkehr Berlin gibt es auch ansatzweise gute Nachrichten, denn die Bergungsarbeiten am Anfang der Seestraße in Wedding sind abgeschlossen. Die Sperrung in Richtung Prenzlauer Berg wurde aufgehoben und auch der Stadtring ist wieder frei. Dort hat sich der Stau auch schon aufgelöst. Nicht so auf dem Saatwinkler Damm und der Beusselstraße, da dauert es noch ein bisschen länger. Aber die BVG kann auch wieder gute Nachrichten vermelden, denn die Straßenbahnlinien 18 und M13 fahren wieder. Dann haben sie uns jede Menge Blitzer gemeldet. Unter anderem blitzt es auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder am Parkplatz kurz vor Fürstenwalde West. Auf der A24 stehen sie in Höhe Herzsprung in beiden Richtungen. Auf der B1 am Ortsausgang Potsdam in Richtung Geltow, in Berlin-Zehlendorf auf der Kleerlee-Stadt auswärts vor der Sundgauer Straße und in Marzahn blitzt es auf der Lienstraße in Richtung B1 in Höhe Heizkraftwerk. Und sollte weitere Blitzer unterwegs entdeckt werden, dann können Sie den gerne noch dazufügen unter der 0331 70 99 888. Wir bedanken uns dafür und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Monika Dietl. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Von Cosper Sampf und Daphne, dem Seitenprojekt von Caribou Dance Nath. Sie hören Radio 1. Ich habe ja angefangen bei einer politischen Jugendsendung, dem SF Beat. Der hat sich sehr um Stadtentwicklung und alternatives Wohnen gekümmert. Um die Zeit kam dann auch Bill Mollison mit seiner Permaculture raus. Und damals galt, das Radikalste, das man tun kann, ist, mitten in der Stadt sein eigenes Gemüse anzubauen. Und diese Utopie wird jetzt wahr, mitten in der Stadt, am Spreeufer, dank unter anderem Steffi Lotter und Anja Pilipenko. Hallo. Hallo. Hallo, Monika. Was ich jetzt öfters höre, ist, da wird ein Künstlerdorf gebaut. Vielleicht könnt ihr mal kurz das ganze Ausmaß dieser 18.000 Quadratmeter beschreiben. Ja, also das ist... Oh Gott, wo fange ich an? Also mit einem Eckwerk, wo wir heute drüber nicht so genau drauf eingehen wollen, weil wir da nicht so drinstecken. Dann kommt der Club, ist ein Element. Das Dorf ist ein Element, was sich so zusammentut aus unterschiedlichen Gewerbeeinheiten. Also da kann jeder einziehen, ist nicht nur ein Künstlerdorf. Es kann jeder einziehen, der sich Gedanken gemacht hat, was will ich in Zukunft machen, möchte ich, wo will ich hin? Ja, also das ist schon ein bisschen mit Verantwortung, das muss auch funktionieren. Ne? Also dann gibt es den Mörchenpark, der ist wirklich für jedermann. Da kann die Anja noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ein Hotel soll entstehen. Das ist eigentlich auf diesen ganzen 18.000 Quadratmetern möglich. Und das Gründerzentrum? Das ist im Eckwerk. Das ist überhaupt Technikgründer oder spezielle Technik oder... Ja, das ist ziemlich speziell. Die Idee ist ein Zentrum für neue Technologien und Gründer in bestimmten Bereichen quasi zu schaffen, wo es darum geht, die Lösungen für die Probleme der Zukunft oder Probleme der Gegenwart zu finden. Es geht nicht darum, dass man alles ansiedeln will, was überhaupt existiert, sondern das muss ein richtiger Mix entstehen mit einem nachhaltigen Gedanken, mit einem zukunftsweisenden Gedanke dahinter. Es ist ja auch an anderen Stellen der Welt schon als guter Weg in die Zukunft angenommen, die Kombination von Hightech und Natur, also als Kalifornien zum Beispiel. Das ist auch in Verbindung mit studentischem Wohnen. Ne? Also da wohnen halt Studenten, die auch dann noch Gruppen bilden, um dann dort was zu entwickeln und auch gleich vor Ort auszuprobieren. Also wird alles zusammengefügt und das. Wie viel? Also Permakultur im großen Sinne. Ja. Wie viele Häuser oder wie nennt ihr das im Dorf? Wie viele Häuser gibt es da? Am Ende wird es mal 50 bis höchstens 70 unterschiedliche kleine Einheiten geben. Wir werden anfangen mit 10. 2014 hoffen wir, dass wir einziehen mit den ersten Mietern oder auch Genossen und eine bunte Mischung mit 10. Und das wird sich dann immer weiter aufbauen. Also es wird immer ich sag mal, in 15 Jahren werden wir vielleicht mal an den Punkt kommen, wie das Modell, was man auf unserer Seite sehen kann, also ungefähr dahin kommt, was wir da. Jetzt muss ich doch noch fragen, warum baut ihr doch ein Hotel? Also das wäre wahrscheinlich die Senatsvorstellung gewesen, 3 Hotels und 4 Bürohochhäuser oder sowas. Naja, also man, ich weiß nicht, ob die Hörer hier die Bar 25 kann. Ist also im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von der Bar. Und wir hatten da auch ein kleines Hostel. Ist einfach schön, Gäste zu empfangen, zu Hause zu bieten, also ein vorübergehendes. Und deswegen würden wir auch gerne ein Hotel haben. Eines, was so ist, wie wir uns das vorstellen. Das wäre sehr schön. Es wird auch nicht so ein typisches Hotel sein, wo man das Restaurant im Hotel hat und den Friseur und alles. Nee, dafür muss man dann ins Dorf kommen. Also deswegen, wir wollen einfach auch diesen ganzen Künstlern und den Musikern, weil wir haben ja auch einen Club, auch eine Möglichkeit bieten, auch gleich auf dem Gelände zu leben für die Zeit, wo man da ist. Wie hoch wird das? Das können wir noch nicht sagen. Wir wissen, also weil wir sind ja auch eigentlich nicht die Betreiber. Es wäre schon natürlich der größte Wunsch, das am Ende doch zu betreiben. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob wir das hinkriegen. Mhm. Deswegen kann man da noch nicht so genau drauf eingehen. Das soll sich eher zum Wasser hinstrecken, anstatt in die Höhe gebaut werden. Erstmal kann man euch jetzt ja beglückwünschen, weil der Boden entseucht ist. Wie war der verseucht und was habt ihr da alles auffahren müssen, um das zu beheben? Na, das hat ja die BSR für uns erledigt. Sozusagen. Und vielen Dank. Ja, vielen Dank an die BSR. Und ich muss sagen, wir haben ja vorher da auch schon gelebt und gefeiert. Also, Auf dem verseuchten Boden? Mir merkt, ja. Wahnsinn. Mir merkt man jetzt noch, noch nichts an. Ne? Ja, die Stimme ist, die hat sich ein bisschen verdunkelt. Aber vielleicht ist das das Einzige. Ich hoffe, es ist das Einzige, weil uns geht es eigentlich allen sehr, sehr gut. Was steckte da drin im Boden? Naja, es war ja mal eine... 3 Gaswerke standen auf dem Gelände. Und aus dieser Nutzung resultiert diese Verunreinigung. Und da gab es Zyaniden und eine große Gasometerplatte mit Teerschlamm obendrauf wurde gefunden. Aber die BSR hat das alles sehr verantwortungsvoll entsorgt. Ja, und es kann auch vorher nicht so stark gewesen sein. Wir durften ein Restaurant eröffnen und alles. Also es war ja alles auch genehmigt und so. Man durfte nur nicht in das Erdreich eingreifen. Und das können wir jetzt aber machen. Habt ihr das vorher gewusst mit der Verunreinigung? Wir haben das ziemlich schnell irgendwann dann gemerkt, als wir, wie gesagt, eben bleiben wollten und wie auch Sachen eröffnen wollten, haben wir schon ziemlich schnell gemerkt, dass wir nicht ins Erdwerk eingreifen dürfen, weil man dann auf diese Verunreinigung stößen würde. Und das haben wir dann einfach gelassen. Und die andere gute Nachricht kommt vom Mörchenpark. Muss ich auch vielleicht kurz sagen, also der Mörchenpark ist Teil dieses riesigen Holzmarktgeländes und zieht sich durch das ganze Gelände durch. Genau, die gemeinnützige Seele des Projektes ist der Mörchenpark. Und da gibt es gute Nachrichten von dem Uferwanderweg. Der war ja eine Bedingung, glaube ich, vom Senat. Der muss offen bleiben, aber bei euch bleibt er wirklich offen. Ja. Er geht durch das Dorf am Wasser vorbei und jetzt haben wir gehört, ist er offen nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere, Anja. Genau, das ist unser großer Wunsch, dass es nicht nur Mensch, sondern auch Tier Reststätte an der Spree bekommt und wir freuen uns auch auf die ersten Biber und Enten und Otter. Naja, hoffentlich werden die Biber auch so nett, dass sie die Bäume nicht umfallen. Na, oder die Häuser, die dann oder die teilweise aus Holz auch genau, unser Tierpolitik für die Biber muss auch ein Konzept haben. Aber worauf wir uns tatsächlich groß freuen, ist der erschlossene Uferwanderweg, weil das erste Mal im Zentrum Berlin entsteht ein Uferwanderweg, was sich vom Schillingsbrücke bis zur Janowitzbrücke als eine schöne Linie durchzieht und da freuen wir uns wirklich auf die Nachbarn, auf die Besucher, wo die Menschen einfach vorbeikommen und nicht nur durchlaufen, sondern auch Reststätte bekommen und entspannen. Hast du schon mal einen Flussotter gesehen in Berlin? Ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ein Biber? Biber, vielleicht habe ich gesehen, aber nicht so richtig erkannt. Das wäre ja. Es gibt glaube ich, 2 Arten von Biber in Berlin, aber die habe ich persönlich noch nicht getroffen. Es wäre ja vielleicht dann auch ein Problem, dass mit Permaculture zu leben ist, muss ich mal kurz erklären. Also dieser Mörchenpark wird nach den Erkenntnissen der Permaculture gebaut. Das heißt also, dass man so anpflanzt, dass alles sich gegenseitig nützt. Also welche Pflanze, welcher Baum am besten neben welchem anderen steht, sodass nur durch diese Kombination nie Krankheiten entstehen und man kaum noch Arbeit damit hat. Und da gibt es Lösungen für jeden Boden. Welchen Boden habt ihr da? Naja, erstmal wollte ich kurz zu Permakultur was sagen. Permakultur, das ist ein sehr, sehr weitgehendes Begriff. Und wir sehen, also ich sehe das ganze Projekt als Permakultur, das ist ein Kreislauf, wo alle Elemente einander bereichern. Und im Mörchenpark geht es in der ersten Linie nicht darum, dass zwei Bäume nebeneinander stehen, die dann irgendwie einander befruchten oder miteinander eine Symbiose bilden, sondern es geht darum, dass alle Inhalte oder alle Funktionen einander weiterbringen. Das geht auch nicht nur um die Flächen, das geht vor allem um die Inhalte. Es geht um die Menschen, die teilhaben können und teilnehmen, und es geht auch um die sozusagen Ergebnisse dieser menschlichen Tätigkeit, was da entsteht. Die Menschen pflanzen, die Pflanzen werden entweder im Restaurant gegessen oder von den Mitgliedern selber. Die Leute erfahren neues Wissen und bringen dieses Wissen nach außen. Und das finde ich viel, viel wichtiger als dieser rein gärtnerische Gedanke. Also ihr weißt, das ist ja auch sogar noch weiter zu denken. Es ist ja ein urbaner Park. Es wird immer enger und immer. Und wir haben ein bisschen ein neues Wort dafür erfunden, letztens bei der beim Architekturtreffen, und zwar Parkus, weil wir nämlich jede freie Fläche jetzt dafür nutzen wollen, die zu begrünen, vertikal, ne, diagonal, alles. Und auch so Flächen. Ja, ihr habt hängende Gärten. Ja, und auch wenn man durchs Dorf geht und man hat eine kleine Freifläche, die wollen wir begrünen. Also, dass man so ein bisschen, ich weiß nicht, ob jemand die Highlands in New York, Lines in New York kennt, das war so ein bisschen so ein Anreger da für uns, ist ein richtig urbaner Park mitten in der Stadt, und das war so die Idee auch für unseren Parkus, wie wir es jetzt mittlerweile schon nennen. Parkus. Sie hören Radio 1 mit den neuesten Nachrichten vom Mörchenpark Holzmarkt. Eskimo, Cloudlight. Cloudlight von Eskimo, einem philosophisch orientierten Musiker auf Ninja Tune, eins meiner Live-Highlights. Wenn Mütter zu ihren Kindern immer sagen, wenn das alle tun würden, dann ist das natürlich Quatsch. Dieser Satz funktioniert nur als Utopie. Wenn das alle tun würden, dann wäre unser Planet ein Garten. Und der Holzmarkt tut das. Und zwar nicht nur für die Bürger, sondern auch mit den Bürgern. Und die meinen das wirklich so. Beim ersten Mörchenpark-Vereinstreffen hieß es wirklich, so her mit euren Ideen. Wir machen das mit euch. Und so geht es jetzt auch weiter mit dem Holzmarkt. Ihr seid eine Genossenschaft und ihr sucht Genossen. Genau, wir haben eine Genossenschaft gegründet, um uns mit vielen Leuten um ein Projekt zu kümmern, sozusagen. Und auch um das Stimmrecht vom Finanzrecht zu trennen. Das heißt, egal ob man 25.000, was der Genossenschaftsanteil ist, oder 25 Millionen, was eine Utopie ist, zeichnet man halt trotzdem immer nur eine Stimme. Also das heißt, wir sorgen dafür, dass nicht einer sagen kann, das ist alles meins. Also auch wenn er mehrere Anteile hat. Auch wenn er mehrere hat, alle haben die gleiche Stimme, alle haben das gleiche Recht. Und das war uns wichtig für dieses Projekt. Also, und auch mit viel kann man einfach viel erreichen. Und wir wollen eine Mehrheit sein. Also wir wollen viele sein. Du hast ja auch die Bar 25 und Kater Holzig mitgegründet. Damit die Leute jetzt nicht meinen, ihr habt das Holzmarktgelände mit den Eintrittsgeldern der Bar 25 gekauft, ihr habt auch einen Förderer. Ein Förderer? Oder wie sagt man, die Stiftung Abendbrot, ja. Die Schweizer Pensionskasse, die hat das gemacht und hat sich das getraut, was sich die Stadt Berlin leider nicht getraut hat. Sie hat das Gelände gekauft und wir sind jetzt in einer Erbbaupacht. Genau. Und wir müssen selber, also wir, der Kater Holzig wird Betreiber von dem Club und der Kater Schmaus wird Betreiber von dem Restaurant sein. Wir sind selber Mieter auf diesem Gelände. Also wir zahlen selber die Miete für die Genossenschaft dann. Wie viele Genossen braucht ihr noch? Also wir bräuchten jetzt noch 120 Genossen, die alle einen Anteil von 25.000 Euro zahlen müssten. Man kann sich da aber auch zusammentun, man kann Gruppen bilden. Weil das ist ja schon eine Menge Geld. Ne? Man kann sich auch zusammentun. Das ist auch so ein Ding, was wir den Leuten immer gerne hin. Tut euch zusammen, werdet eine Gruppe und macht das. Ne? Also weil umso mehr Leute sich damit verbunden fühlen, umso besser ist es für dieses. Es ist einfach, um ein Stückchen Berlin zu erhalten und es ist schon auch nicht, man sollte nicht auch gleich denken, was habe ich davon als Einzelperson? Das ist ein falscher Gedanke. Es hat schon so einen ideellen Wert, da einfach mitzumachen. Man muss sich klar sein, dass man eine gute Sache unterstützen möchte, weil man da dran interessiert ist. Radio 1, das weiß man ja, hat schlaue Hörer, aber vielleicht sogar ein paar reiche Hörer. Hier ist eine einmalige Chance, mit Menschen, die eine gesunde Vision haben und es ehrlich meinen, ein Stück Stadt mitgestalten. Der Kreuzberg-Slam, deine 5 Minuten, dein Text, deine Bühne. Der Dichterwettstreit im Lido Berlin jeden ersten Dienstag im Monat. Wer schon immer mal eigene Texte zum Besten geben wollte und sich dabei einem Slam-begeisterten Publikum präsentieren will, der ist hier genau richtig. Heute sind fest dabei Martin Gotti-Gottschild, Lukas Fastnacht und Thomas Jurisch. Die offene Liste für alle ungesetzten Slammer liegt bis ca. 20 Uhr an der Abendkasse aus. Dort nix wie eintragen und dann loslegen beim Slam im Februar. Beginn ist um 20.30 Uhr in der Köbrichstraße 7 in Berlin-Kreuzberg. Deine 5 Minuten kosten den Eintritt von 5 Euro. Werbung. Nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Probier noch heute bei Burger King den Big King für nur 1,99. Mit zweimal Beef auf offener Flamme frisch gegrillt, zweimal Käse und original Big King Soße. Der Big King bei Burger King, aber nur für kurze Zeit. Jetzt probieren. Burger King, Geschmack ist King.

Alternativen prüfen. Dazu heißt es, der Bahnhof könne später fertig werden als geplant. Die Rede ist von 2024. Der bayerische Finanzminister Söder hat die Forderung nach grundlegenden Änderungen im Länderfinanzausgleich bekräftigt. Söder sagte, ein neues System müsse insgesamt fairer werden. Söder griff dabei auch den regierenden Bürgermeister von Berlin, Wowereit, scharf an. Dieser mache eine schlechte Politik und habe kein Interesse an einem neuen System. Von Wowereit käme nur rotzige Antworten, so Söder. Bayern und Hessen wollen heute ihre gemeinsame Klage gegen den Länderfinanzausgleich auf den Weg bringen. Rebecca Lühr. Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg, das dritte Geberland, will sich der Klage nicht anschließen, denn sie verzögere nur Verhandlungen über den Länderfinanzausgleich, so Finanzminister Nils Schmid von der SPD. Eine Klage könne nur das allerletzte Mittel sein. Von den vergangenes Jahr insgesamt umverteilten knapp 8 Milliarden Euro zahlte Bayern knapp die Hälfte, Baden-Württemberg rund ein Drittel und den Rest steuerte Hessen bei. Größter Empfänger war mit 3,3 Milliarden Euro Berlin. Russland hat die Einfuhr von Kühlfleisch aus Deutschland gestoppt. Grund seien mangelnde Sicherheitskontrollen und das in Deutschland grassierende Schmallenberg-Virus, teilten die Behörden in Moskau mit. Ludger Katzmirzak. So bemängelt die russische Veterinärbehörde, dass sich die Herkunft bestimmter Rohstoffe, die für die Herstellung von Fleischerzeugnissen benötigt werden, nicht zurückverfolgen lasse. Auch die Qualitätskriterien für Milchprodukte seien in Russland deutlich strenger, heißt es aus Moskau. Auch für Fleisch aus den Vereinigten Staaten gelten Einfuhrbeschränkungen. Nach Ansicht deutscher Agrarfachleute ist das Importverbot wirtschaftspolitisch motiviert. Seit dem Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation im vergangenen August steht die heimische Fleischindustrie unter erhöhtem Konkurrenzdruck. Es gehe ganz offensichtlich darum, den eigenen Markt vor günstigeren ausländischen Produkten zu schützen, vermuten Experten. Ehemalige Untersuchungshäftlinge in Berliner Gefängnissen klagen gegen das Land wegen menschenunwürdiger Haftbedingungen. Dem Land Berlin drohe eine Welle von Entschädigungsklagen, berichtet der Berliner Tagesspiegel unter Berufung auf Justizkreise. Teilweise gehe es dabei um mehrere 10.000 Euro pro Häftling. Holger Hansen. Die Bedingungen in Moabit seien menschenunwürdig, weil die Verdächtigen unter anderem bis zu 23 Stunden am Tag eingeschlossen waren. Bereits verhandelt werden Klagen von Häftlingen in Tegel. Hintergrund ist ein Urteil des Berliner Verfassungsgerichts, wonach dort Zellen von nur 5,3 Quadratmeter Größe gegen die Menschenwürde verstoßen haben. Diese Zellen werden inzwischen nicht mehr genutzt. Die Senatsjustizverwaltung äußert sich nicht zu den laufenden Verfahren. Die Grünen im Abgeordnetenhaus befürchten eine große Zahl von Entschädigungsforderungen und kritisieren, dass dafür kein Geld im Landeshaushalt vorgesehen sei. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es ist jetzt 12.04 Uhr. Radio 1 Wetter. Mit Judith Maro. Wolkenlücken sind jetzt absolut selten. Es wird sich mehr und mehr zuziehen in den nächsten Stunden und später zieht dann von Nordwesten auch ein neues Regengebiet ran mit Schauern, die wahlweise als Regen, Schneeregen oder aber Graupel runterkommen. Das Ganze bei 3 bis 7 in Berlin um 6 Grad maximal und diese Höchstwerte haben wir auch erreicht. Nachts sind auch ein paar Schauer dabei, dann in Form von Schnee bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 3 Grad. Und morgen sieht es etwas besser aus, denn dann sind Schneeschauer eher selten. Es gibt öfter Aufhellungen und es ist lange nicht mehr so windig wie heute. Die Höchstwerte liegen morgen aber nur noch zwischen 2 und 4 Grad. Verkehr. Auf der A13 Richtung Dresden steht zwischen Schwarzheide und Roland ein Pannen-LKW. Der blockiert allerdings nur den Standstreifen, dort kommen sie also relativ gut durch. Auf der B1 nicht, denn in Richtung Magdeburg ist die Bundesstraße zwischen Brandenburg an der Havel und Gentin weiterhin gesperrt. Sie können aber ab Plaue auf die Landstraße 962 ausweichen und dann über die B102 umfahren. Auch die Straße zwischen Alt-Brieselang und Pausin ist wegen Bergungsarbeiten momentan noch blockiert. Im Stadtverkehr Berlin hat es sich beruhigt auf dem Stadtring. Dort haben sie gemeldet, kommt man überall wieder gut durch. Sie müssen allerdings weiterhin mit Stau rechnen in Lichtenberg auf der Landsberger Allee. Denn zwischen Weißenseer Weg und Karl-Lade-Straße ist stadteinwärts wegen Straßenschäden die mittlere Spur gesperrt. Vor allem im Berufsverkehr kann es da natürlich mal eng werden. Blitzer stehen unter anderem auf der A2 Richtung Berlin kurz vor Netzen, auf der A111 im Kreuz Oranienburg Richtung Hamburg. Dann blitzt es in Spremberg auf der Berliner Straße stadteinwärts, in Berlin-Lichtenberg auf der Möllendorfstraße und in Neukölln auf dem Bukower Damm stadtauswärts. Sollte was fehlen in der Liste, können Sie es natürlich ergänzen über die 0331 70 99 888. Vielen Dank dafür und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Monika Dietl. Passing Through, nochmal Alex Smoke, eigentlich auch ein Live-Act, aber wenn er auflegt, ist er ein DJ Derwisch aus einer anderen Welt. Ich habe ihn im Suicide Circus gesehen, am 2.3. ist er im Watergate, Vacant Label Night 2.3. und letzten Sonntag war er im Kater Holzig. Und wir reden jetzt gleich alle, Ulrich, Ellen, André und auch nochmal hallo Anja Pilipenko und Steffi Lotta vom Holzmarkt Mörchenpark. So, ich wage jetzt meine These. Ihr habt ja letztes Jahr schon ein fertiges Konzept dem Senat vorgelegt. Also ihr müsst ja mit Architekten und Landschaftsplanern und Finanziers schon sehr, sehr lange dran gearbeitet haben. Da hängt ja irrsinnig viel dran. Vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt der Gründung des Kater Holzig. Mhm. Ist der Kater deshalb so holzig, weil ihr da schon den Holzmarkt geplant habt? Nee, weil der Holz eigentlich unser Lieblingsbaumaterial ist, weil man einfach viel machen kann. Man muss nicht dübeln, man kann einfach die Schraube rein drehen sozusagen und es ist einfach ein sehr dankbares Material. Und deswegen, warm. Und weil der Kater ist ja eine Nebenwirkung von einer guten Party und weil wir auch nicht so kompatibel manchmal sind wir holzig. Dann kriegt auch mal einen Splitter im Finger und passt, das tut auch mal alles weh. Gut zusammen, wa? Ja, ja, das passt alles, aber generell sind wir ein liebenswürdiges Katerchen. Ja, eure Orte als Clubs zu bezeichnen, ist ja wirklich untertrieben. Das sind ja eigentlich so bis in jedes liebevolle Detail ausgestaltete künstlerische Abenteuerspielplätze. Wie schaut der neue Club auf dem Holzmarkt aus? Ja, der wird auch wieder liebevoll auf jeden Fall, aber er wird ein akustisches, ausgeklügeltes Objekt der Begierde hoffentlich. Erlebnisort. Ja. Aber wir werden ein Kabaretthaus oben drauf bauen. Also wir werden wieder Club und sowas wie Zirkus zusammenführen wollen. Club und Zirkus. Ja. Und Theater und diese ganzen Sachen vereinen wollen wir gerne. Und bei Kater Holzig ist jetzt Baustelle angesagt? Ja, da ziehen gerade die Bauarbeiter ein, weil die jetzt testen werden, wie geeignet dieses tolle Gebäude für Luxuswohnungen ist. Und im August ist für uns Ende. Und ja, dann ziehen und wir. Anfang. Und Anfang, beides gleichzeitig. Ja, aber aus dem Kater werden wir ausziehen, aber wir nehmen den Kater natürlich mit rüber. Der Club wird weiter Kater bleiben. Seid ihr jetzt eigentlich schon auf das Baugelände gezogen? Also wohnt ihr da im Bauwagen oder das Büro, meine ich? Nee, wir haben tatsächlich am, wann war es? Übergabe. Am Donnerstag haben wir wirklich den ersten Teil des Geländes von der BSR übergeben bekommen. Es war ein sehr toller Moment. Wir haben den ersten Schlüssel für den ersten Teil. Und jetzt werden wir monatlich, glaube ich, weitere Teile dazu bekommen. Immer da, wo die Leute fertig sind mit der Säuberung und so, wird uns das Gelände weiter übergeben. Und ich denke mal, im Mai. Am 1. Mai werden wir das ganze Gelände haben und dann gehen wir mit dem Spatenstich voll rein. Sagen wir noch mal ganz kurz, wie viel Genossen ihr noch braucht? Also so 120 ist eine Zahl, die wir noch brauchen würden. Okay. Also Leute, wenn ihr Geld drüber habt und das Projekt toll findet, meldet euch bei uns. Wir sind für jeden zu offen und wir klären auch jeden auf. Also unsere E-Mail-Adresse. Wir führen persönliche Gespräche und wir freuen uns, alle Interessenten und Neugierigen kennenzulernen, weil ja, menschlicher Kontakt, das ist das Wichtigste. Energie, die innerhalb der Genossenschaft entsteht, wir rechnen damit, dass es tatsächlich was bewirken wird. Gut. In der Stadt. Und jetzt kommen wir zu den DJs, die dann bei eurem Club vielleicht auflegen werden und überhaupt. Jetzt sind Meinungen gefragt. 1988 hat Westbam das Age of the DJ Mixer ausgerufen. Ich glaube, das musste man damals noch spezifizieren. Und inzwischen ist doch der DJ eigentlich der Platz, wo man sein Getränk abstellt, oder? Würde ich nicht so sagen. Also wenn sich bei... Wenn, ich würde sagen, der Hast DJ... Du noch was zu trinken? Also wenn... Naja, wie kommst du darauf, Monika? Weil ich ausgehe. Ellen, du also bist ein Star. Ich stelle mein Getränk ab. Na Ellen, du bist ein Star. Also das ist ein Star, auch ein bisschen anders. Ja, aber ich, wenn ich jetzt... okay. Früher gab es nicht so viele DJs, wenn jemand mixen konnte, die Platten bekommen hat überhaupt, die heißen Scheiben, dann war das schon das Ding. Also früher konnte man nicht einfach so sich was runterladen, sondern musste kämpfen um die Platten. Wenn der Plattenverkäufer dich nicht mochte, hast du die Platte nicht bekommen. Du wurdest fast aus dem Plattenladen rausgeschmissen. Wenn du kein Geld hattest, zu reisen nach London in die tollen Plattenläden oder nach Amerika, New York, da habe ich meine Perlen gefunden, damals im Sonic Roof, hast du die Scheiben nicht gehabt. Das hieß also, du hattest gar nicht die Möglichkeit, oder du bist gar nicht rangekommen, überhaupt aufzulegen, weil die waren besiedelt, es wurden die Stecker gezogen von DJ Rock. Als Markus und so weiter. Also es gibt Geschichten. Da muss ich auch gleich noch was einwerfen. So, heute ist es freier, es gibt mehr Clubs, es gibt mehr Plattenläden, es gibt ich lege mit Waves auf und habe mich befreit, in einem Plattenladen meine Platten kaufen zu müssen. Das heißt, ich kann selber mir aussuchen, was ich auflegen möchte und wann ich Platten kaufen möchte, ob es nachts im Bett ist, unter der Dusche oder sonst wie. Wenn jetzt jemand nicht so lange DJs wie ich, so ein Brand, was sich entwickelt hat mit den Jahren, würde ich mal sagen, ja, wie Kater Holzig auch ein Brand ist oder André Langenfeld, Monika Dietl oder du, ist es schwer für so einen Newcomer er kommt schneller rein durchs Internet, aber wenn du jetzt nicht so sozial bist, nicht so nett, vielleicht mal Drogen nimmst mit jemandem, mit einem Veranstalter oder einen lustigen Witz machst oder gut gelaunt da auftauchst und alle mögen dich und so ein Part bist, eher ein Nerd, ist es schwierig reinzukommen, auf jeden Fall. Es ist schwierig, andererseits geht es ganz schnell. Wenn du bestimmte Entertainment-Qualitäten hast, lustig bist, auch ein Raver bist, kannst durch die Decke schießen und du bist innerhalb von einem Jahr ein Superstar. Aber eher selten, also ich... Nee. Weltweit gesehen, nein, das stimmt. Kann ich kurz was fragen? War das früher André anders? Nee, war das früher nicht genauso, dass man socializen musste? Guck mal, früher ist man weggegangen, um einen bestimmten DJ zu sehen. Nee, als DJ, um reinzukommen. Also, dass man irgendwie auch sich mal überall sehen lassen musste, Tag, hallo, dass es eben nicht gereicht hat zu sagen, ey, ich habe jetzt hier die Platten aus New York am Start. Es war früher viel schlimmer, es war Horror. Da gibt's auch diese DJ-Sharks, die vor dir stehen und analysieren, was du auflegst. Darüber wurde dann geredet und gedisst ohne Ende. Du darfst das und das nicht spielen, das ist heute nicht mehr so zum Glück. Doch. Die stehen immer alle so mit dem Handy irgendwie so und Shazam so vor mir und versuchen herauszufinden, was ich spiele. Ja, das ist doch Neugierde. Ja, aber das ist auch so eine Art Shark. Shark 2.0. Früher im Tresor waren die Leute unten am DJ gestanden und haben mit Block und Bleistift Notizen gemacht. Ja, aber okay, aber die Leute, wollte ich mal sagen, die Leute, die checken, was du da spielst, die gibt's immer noch. Früher, stimmt, aber früher waren die nerdiger, es gab aber so eine nur Polizei. Aber nur bekannten Namen. Und jetzt raven die Leute mehr. Es gibt mehr Leute, die vielleicht auch da hingucken, aber die raven mit. Geh mal wieder in den Boiler rum. Würde ich jetzt mal so sagen. Was sagst du dazu? Also ich bin ja ein bisschen raus bei dieser, also ich bin kein DJ, ne, deswegen empfinde ich das aber überhaupt nichts. Ich finde, ein DJ ist gut, wenn er Entertainer-Qualitäten hat, weil es immer schön ist, wenn er auch Kontakt zum Publikum aufnimmt. Ich habe gehört, dass manche DJs jetzt nur noch gebucht werden, wenn sie auch gut ausschauen. Nö, das stimmt, stimmt bei uns überhaupt nicht. Aber ich finde es halt nicht cool. Ich habe von einem Berliner DJ gehört. Nein, das ist Quatsch. Total. Ich finde es halt nur. In Kater Holzig ist es Quatsch. Ich finde es halt nur nicht gut, wenn die immer in den Rechner gucken. Das muss ich ehrlich sagen. Ja? Also wenn die dann schon mal hochgucken und so ein bisschen hierher. Das finde ich angenehm. Aber wenn man das nicht macht, ist es auch okay. Aber ich kann das alles überhaupt nicht so. Ich finde, früher war das auch so. Die Leute mussten auch sich sehen lassen und es war auch immer geil, wenn der DJ auch damit gefeiert hat. Finde ich auch echt immer noch so. Ich finde es gut, wenn der DJ auch mal bleibt oder auch 2 Stunden eher kommt und einfach, ja, sich auch ein bisschen dafür interessiert, was spielt derjenige vor mir, was, genau. Und einfach ein Teil von der Party wird, weil um die Party sollte es ja immer noch bei allen gehen, die da sind, Konsumer und auch Leute, die die Musik bringen. Am Ende ist die Party das Ding, was wichtig ist. Und das, wer war das denn in Miami? Ich habe den Namen vergessen. Da wurde ein bekannter Name weggeholt von der Bühne, weil er too confusing war. Crush war das. Shadow. DJ Shadow war das, ja. Oh Gott, also sowas passiert doch öfter, oder? Ellen, ich meine, wie gesagt, dich mögen alle. Mich mögen nicht alle. Es gab auch schon einige Geschichten. Es passiert. Aber du bist noch nie weg irgendwie. Also, Moment, es ist Entertainment. Ja, es ist Club, es ist Gegenkultur, es ist Kommerz. Als Entertainer, ich bin Entertainer, ich muss bestimmte Strukturen verstehen. Da passieren Dinge, die unnormal sind vielleicht. Die passieren aber aus bestimmten Gründen und die muss man einfach verstehen. Und das ist einfach Independent-Business. Radio 1. Radio 1 und Chime. Das ist ein Song von This Weird Kid aus San Francisco. Noch ungesigned, kann man glaube ich noch auf MySpace finden. This Weird Kid. Okay, es gibt so viele DJs wie nie zuvor durch die neue Technik, mit der jeder Budweiser DJ mixen kann. Und es gehen so viele Leute aus wie nie zuvor. Aber wenn ich mir immer die DJ-Namen angucke und keinen kenne und die nächste Woche wieder lauter Namen und neue Blinketechnik, man weiß gar nicht mehr, ob fahrbares DJ-Mischpult jetzt eine neue Technik ist oder ein DJ-Name, oder? Also, ja. Da kriege ich Zustimmung hier. Yes. Also ich kenne vielleicht Dirty Döring taucht öfter auf, Thomas Hessler vielleicht. Wen kennt ihr noch so aus der Neuen? Also ich meine jetzt Ricardo oder solche. Die sind Britta ja Arnold. Schon. Arnold wer? Britta Arnold. Britta Arnold. Okay. Acid Pauli. Ganz großartig. Nu. Mira, ja, mach mal Werbung. Auf alle Fälle, natürlich. Super DJs, wirklich. Ja, können aber alle mixen, ehrlich gesagt. Aber Ellen, du hast gesagt, international ist es nicht so, das ist schon richtig, aber in Berlin fällt mir jetzt wirklich keiner ein, der da jetzt aus diesen neuen größer ist, oder? Du meinst Newcomer, die gerade wachsen? Ja, ich meine, man geht eigentlich also weg. Es gibt einen in Berlin, okay. Lass mich mal kurz überlegen. Adam wächst, aber richtig. Adam Port? Ja, Adam Port. Und der ist nicht der Einzige. Ja, es gibt unglaublich viele. Ich meine, Steffi, die ist ja nach Berlin gezogen, die ist jetzt größer geworden durch die Panorama-Bar. Panorama-Bar haben schon immer Berghain, haben immer Leute gebucht, die noch nicht bekannt waren, wie Marcel Detman, Benne Klock, der ein bisschen in der Szene bekannt war, aber seinen Sound umgeändert haben. Die haben immer auf Leute gesetzt, die noch nicht groß waren und haben die groß gezüchtet praktisch da. Und die sind jetzt einfach weltweit berühmt geworden. Und ein Club hat eigentlich die Möglichkeit, DJs hineinzunehmen in das Programm, die den Raum verstehen, die Situation. Und die wachsen. Das heißt aber eigentlich für mich, dass ich, wenn ich das nicht kenne, eigentlich wegen dem Club ausgehe und nicht wegen dem DJ. Weil ich muss mich darauf verlassen können, dass ich da was höre, was ich mag. Ich war früher sehr viel in der Bar 25 und ich wusste, wenn bestimmte DJs auflegen, habe ich eine gute Party und bin deswegen auch dahin gegangen, weil ansonsten bin ich ja eingeschlafen. Da haben Leute aufgelegt, die große Namen haben, ich will jetzt keinen Namen nennen. Gute DJs, aber die passten nicht in den Raum. Ja. Da bin ich eingeschlafen, da war kein Groove und deswegen bin ich einfach zu DJs gegangen, wie Döring, weißt du, oder auch hier, wie heißt es, Britta, Arnold hat es verstanden und eigentlich die Resident-Leute haben es verstanden, weil die den Raum kennen und so ist es, aber wenn du Resident bist, verstehst du den Raum und das sind meistens die besten DJs. Genauso in der Panorama-Bar sind die DJs, die Resident, die Leute, die es rocken, weil sie den Raum und die Crowd verstehen. Also lass uns mal von Monika, ich muss aber Monika ein bisschen unterstützen mit dem, was sie sagt, weil wenn ich an der Tür stehe, was ich immer noch mache und einfach manchmal so sage, hey und warum bist du hier, wenn ich mir nicht sicher bin, ne? Die Leute haben keine Ahnung, oft. Ja. Oft wirklich keine Ahnung, die kommen wirklich in den Kater, weil sie sagen, oh, hier ist doch immer gute Musik. Und man ist schon ein bisschen, manchmal ein bisschen abgetürmt, weil man sich ja schon auch Mühe gibt, aber stimmt auch, der Resident kann sich am besten in den Raum einfühlen. Deswegen spielen bei uns auch meistens unsere Homies. Das ist schon, ich wollte jetzt mal von der anderen Richtung rankommen. Jetzt versetzen wir uns mal in den Kopf von den 18-Jährigen, die heute das Wochenende einfach durchmachen wollen. Müsste man mal wirklich einen Brainscan machen können, damit man merkt, fühlen die noch, was wir damals gefühlt haben, das Unity und dieses unglaubliche Excitement, die Magie. Auf keinen Fall. Und ich denke, das hängt mit dem vorigen Thema auch zusammen. Du hast dieses Westbam-Zitat von vor 25 Jahren gebracht. In der Musik finde ich es immer spannend, dass eine Wahrheit von vor 25 Jahren, 25 Jahre später zu einer Lüge wird und sogar reaktionär wird. Und das ist genau das, was hier vorgefallen ist. Natürlich hat diese ganze DJ-Kultur, Techno, das ist heute einfach Mainstream, Bestandteil der Mainstream-Kultur, aber kein Bestandteil, der das mehr in irgendeiner verändernden Wirkung beeinflusst. Ach komm, guck dir mal die Top 100 an. Wo sind denn da irgendwie die Impulse gesetzt von Techno oder Underground-Kultur? Ich sehe das anders, weil Berlin gibt es was du meintest, dass die Leute den DJ nicht kennen, das sind meistens die Touristen. Wir haben unglaublich viele Touristen hier. Für mich ist die Musik eine Gegenbewegung. Deswegen gehen wir in diesen Club, um reingelassen zu werden, weil wir uns mit Leuten umgeben, die so sind wie ich oder ich das Gleiche fühlen. Es gibt auf jeden Fall diesen Zusammenhalt. Ja, das ist ja gut und schön, spüre aber es hat keine gesamtkulturelle Relevanz mehr. Es hat null Einfluss auf den kulturellen Mainstream. Es ist ein Ghetto. Aus der Normalität hinauskommen. Raus. Ja, klar. Will ich ja auch. Ich will raus. Ja. Das heißt, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es läuft hier. im System. Genau. Und deswegen gehe ich auf die Party. Ja, und du hast heute keine Situation mehr, dass sich auf irgendeinem Feld 30.000 Leute zusammenfinden und mal eben einen illegalen Rave machen oder so. Und dieser ganze Spirit ist weg. Das ist alles routiniert. Du sagst es, du hast es selber, lass mich kurz ausgehen. Du hast es selber gesagt, es ist Kommerz. Du hast gesagt, es ist Gegenkultur. Dann hast du gesagt, es ist Kommerz. Du hast gesagt, es ist Entertainment. Das ist dann wirklich die Bankrotterklärung von jeder Art von Subkultur, wenn man sagt, es ist Entertainment. Also wir müssen zum Schluss kommen. Tut mir leid, es ist tot. Die Nachrichten sitzen uns im Nacken. Ich sage mal ganz kurz ein Schlusswort. Es ist genauso wie in der Natur. Wenn zu wenig Platz ist, dann muss man die Zeit nehmen. Tagtiere, Nachttiere, doppelter Platz. Wir können nehmen den Tag, die Uhrzeit, den DJ und den Club. Und wenn man daraus jetzt Koordinaten strickt, müsste eigentlich noch irgendwo der Spirit zu finden sein. Der ist in der Musik. Und das wird auch immer so bleiben. Und die wird von Musikern gemacht und nicht von DJs. Ich danke euch allen sehr, sehr viel fürs Kommen. Ellen Alien, Ulrich Schnaus, Steffi Lotta und Anja Pilipenko. Danke. Danke euch. Radio 1. Zum dritten Verkauf. Das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann da. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Weißt, Kalle, dass dir Seidenbacher Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seidenbacher Öle. Öle von Seidenbacher. Hier ist Radio 1 mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat Berichte zurückgewiesen, wonach sich die Bundesregierung vom Bahnprojekt Stuttgart 21 zurückzieht. Ramsauer bezeichnete dies am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Bagdad als so wörtlich Quatsch. Die Stuttgarter Zeitung hatte aus einem internen Papier des Verkehrsministeriums berichtet. Darin werden die Mehrkosten als nicht mehr wirtschaftlich bezeichnet. Außerdem soll der Bau später fertig werden als geplant. Bayerns Finanzminister Söder hat die geplante Klage gegen den Länderfinanzausgleich verteidigt. Das bisherige Verfahren sei ungerecht, so Söder. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering sieht dagegen wenig Chancen für die geplante Klage. Die Bundesländer hätten sich gemeinsam auf die Grundlagen der Ausgleichszahlungen bis zum Jahr 2019 festgelegt, erklärte Sellering in der ARD. Diese Einigung werde das Gericht wohl kaum kippen. Brandenburgs Finanzminister Markow bezeichnete das Vorhaben als Wahlkampfgetöse. Der Fakultätsrat der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf berät am Nachmittag noch einmal über die Doktorarbeit von Bundesbildungsministerin Schawan. Ob schon heute eine Entscheidung fällt, ist ungewiss. Möglich ist auch, dass die Arbeit noch einmal von externen Fachleuten geprüft wird. Dies hatte Schawan selbst gefordert. Sie betonte erneut, sie habe allenfalls Flüchtigkeitsfehler begangen. Die US-Regierung hat eine Klage gegen die Ratingagentur Standards & Poor's eingereicht. Nach Angaben der Agentur beanstandet die Regierung die falsche Bewertung von Immobilienkrediten vor der Finanzkrise 2007. Damit würde die Regierung erstmals eine der drei großen Ratingagenturen belangen. Ihnen wird eine erhebliche Mitschuld an der globalen Finanzkrise gegeben. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es ist jetzt 12.33 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro. Die aktuellen Temperaturen liegen mittlerweile bei 4 Grad in Wollin, das ist noch am kühlsten im Sendegebiet. 5 Grad sind es in Bad Belzig, 6 in Karlau und Berlin-Steglitz und 7 in Cottbus. Und damit haben wir die Höchstwerte für heute auch erreicht. Die schönsten Momente des Tages liegen jetzt leider auch hinter uns. Es wird jetzt immer öfter mal Schauer geben. Anfangs noch als Regen, später Schneeregen oder Graupel. In der Nacht geht es dann mit Schneeschauern weiter, die während der Nacht ostwärts abziehen. Die Tiefstwerte wurden jetzt nochmal nach unten korrigiert und zwar deutlich, liegen jetzt zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Und morgen wird es selbst am Tagesmaximum nicht wärmer als 4 Grad plus. Es bleibt erstmal wolkig. Im Verlauf gibt es dann aber auch größere Auflockerungen mit etwas Sonne und eher selten Schauer. Verkehr. Auf der A13 Richtung Dresden steht ein Pannen-LKW zwischen Schwarzheide und Roland. Es ist aber nur der Standstreifen blockiert. Auf der B1 Richtung Magdeburg ist weiterhin kein Durchkommen zwischen Brandenburg an der Havel und Gentin. Nach einem LKW-Unfall ist der Bereich gesperrt. Sie können allerdings auf die Landstraße 962 ausweichen und dann über Briest und Vorde über die B102 umfahren. Gute Nachrichten dagegen von der Straße zwischen Alt-Brieselang und Pausin. Dort sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Sperrung wurde dementsprechend aufgehoben. Im Stadtverkehr Berlin hat sich's auch überall beruhigt. In Lichtenberg auf der Landsberger Allee müssen Sie allerdings mit Problemen rechnen. Zwischen Weißenseer Weg und Karl-Lade-Straße ist stadteinwärts die mittlere Spur gesperrt aufgrund von Straßenschäden. Und es gibt eine neue Baustelle in Neukölln, Karl-Marx-Straße bis Buschburg-Allee. Zwischen Lahn und Spätstraße steht Ihnen nur eine Spur zur Verfügung. Das Ganze bis Ende März, da kann es also auch öfter mal länger dauern. Und Sie haben uns Blitzer durchgesagt. Die stehen auf der A2 Richtung Berlin kurz vor Netzen, auf der A111 im Kreuz Oranienburg Richtung Hamburg. Es kann Sie auf der B1 am Ortsausgang Potsdam in Richtung Geltow erwischen, ebenso in Berlin-Mitte auf der Karl-Marx-Allee stadteinwärts und in Marzahn auf der Rienstraße Richtung B1 in Höhe Heizkraftwerk. Sollte was fehlen, egal ob Stau oder Blitzer, können Sie das gerne ergänzen über die 0331 70 99 888. Vielen Dank dafür und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Monika Dietl. Unveröffentlichter Song von einem Künstler aus San Francisco, der gerade ziemlich berühmt wird unter dem Namen Tone of Arc. Auch beim BPM Festival gewesen wie Ellen. Und damit ein big Shoutout zu DJ Atom alias Adam und die San Francisco Scene. Ein toller DJ von dort ist seit schon zwei Jahren ungefähr Wahlberliner, Alain Bialo. Sein Label heißt Bad Animal. Am 23.02. ist Label Night in der Wilden Renate. Und Alain hat auch eine Radioshow, The Secret Button. Ja, nicht nur die Zahl der DJs, der Weggeher, der Platten hat zugenommen, auch die Zahl der Radios hat drastisch zugenommen. Der legendäre Artist LB Bad, sein Hit New Age House wird immer noch gespielt. Er sendet auf Radio Komim, also ein Wort Radio Komeme. .tumblr.com, Mittwoch um 20 Uhr. Der Berliner Producer Mike van Dijk, früher Loopzone und Marmion, hat eine Show bei Berlin FM Internet Radio namens Motherfunk, wieder am 21.02. Auch bei Berlin FM sendet Corin Arnold alias ED2000 alias Dangerous Drums. Und beide, Mike, Corin und Ex-Cosmic Baby Harald Blüchel und Air Liquid und einer von Sisters of Mercy und FM Einheit und Michael Rother spielen bei Telepathic Bubble Bath Live Jam am 28.07. im Liquid Sky. Und zwar alle zusammen in einer Band. Dachte, das wäre noch interessant. Wer da auch noch mitmachen sollte, ist der Artist formerly known as Kid Paul. Der arbeitet auch an neuen Beats, habe ich gehört. I Just Want, ein Song von der Language EP von Eskimo. Eskimo habe ich gesehen im Gretchen und das war der dritte der überragenden Live-Erlebnisse, um die es heute ging. Der wechselt von Dubstep-Beat zu Techno und zurück und alles, was er spielt, klingt neu. So, als ob die Musik gerade neu erfunden würde. Und das ist das perfekte Stichwort für einen legendären Musikchef. Hallo Peter Razzun. Gemacht. Hallo Monika. Willst du über Tempo reden? Nein. Über SO36? Ja, schon lieber. Okay. Du warst Haus-DJ im SO36. Ja. Das ist schon mal eine ganz große Voraussetzung, um Musikchef zu werden, oder? War das dein Trumpf? Es war eher kontraproduktiv. Nein. Es hat schon geholfen, einfach mal was mit Musik zu tun gehabt zu haben, aufgelegt zu haben. Und ähnlich wie, ich finde, du das wunderbar beschrieben hast, die Zeit, wo House, Deep House, Techno groß wurde, diese Begeisterung, so habe ich sie 10 Jahre davor bei Punk empfunden. Mhm. Also das war einfach ganz klar, das passierte, man musste dabei sein. Man musste das machen, man musste die Musik aufnehmen, man musste sie spielen, selbstverständlich, ja. Deshalb, dann erklärt das auch, mein legendärer Musikchef, habe ich gesagt, weil du beim SFB und jetzt beim RBB, also bei großen bürokratischen Sendern, sogar Formatradio wie hier, dass du schaffst, sogar im Tagesprogramm, dass so jemand wie ich gerne zuhört und dass es trotzdem mehrheitstauglich ist. Das ehrt mich, das bin ja nicht nur ich. Das ist ein Team, das ist ganz klar. Man muss auch dazu sagen, dass sowas natürlich auch vom Haus, also SFB, ORB, jetzt RBB, unterstützt werden muss. Ansonsten kann man das nicht machen. Man kriegt es natürlich in einer Stadt wie Berlin, das denke ich schon, hin. Da gibt es ein Publikum dafür. Das ist eine Metropole. Da gibt es einen Haufen Leute, die eben nicht nur AC, Hot AC Mainstream hören wollen. Und da kann man sich sehr gut einrichten, finde ich, mit einer ganz interessanten Musikfarbe. Aber es muss auch immer die Unterstützung des ganzen Teams haben. Es gibt einen Haufen sehr guter Musikredakteurinnen und Redakteure, die das machen. So viele Plattenfirmen werden euch ja jetzt nicht mehr die Tür eintreten. Wie macht ihr das? Habt ihr da Scouts, die da online gucken? Oder? Auch, ja. Also es gibt schon die Plattenfirmen, es gibt schon die klassischen Besuche, wie du sie aus deiner Zeit kennst und ja, die Päckchen irgendwie. Aber ja, klar, man muss unterwegs sein, man muss sich viel aktiver bemühen, sozusagen, als nur da sitzen und warten, dass dann jetzt die Perlen in den Schoß fallen. Da sind schon Sachen wichtig, auch so Tipps, wie du sie gerade gegeben hast. Was geht live ab? Also wo passiert was? Und da braucht man auch wieder eben eine Menge cooler Kollegen. Wie kommt es dann, also was ich schon mitkriege, ist, dass wenn bestimmte neue Musik rauskommt, dass die dann trotzdem überall läuft. Ist dann das die Musik, wo eine Plattenfirma hintersteckt? Meistens ist es so. Man muss ganz klar sagen, wenn sie überall läuft, dann steckt eine Plattenfirma hinter. Diese kleinen, feinen Entdeckungen, die kann man vielleicht anfangs individuell für sich beanspruchen, ja, dann ist man vielleicht ein paar Wochen lang selber dabei und surft ganz vorne auf der Welle irgendwie. Aber wenn es dann ein bisschen Erfolg hat, ein bisschen durchschlägt, Leute nachfragen, dann ist natürlich auch sofort das ganze Radio oder ein Teil des Radiomarktes dabei und meistens dann auch über eine große Plattenfirma oder auch eine kleine, aber eine agile jedenfalls. Hörst du zu Hause Musik? Ah, reichlich. Naja, du musst ja, um die Sendung vorzubereiten, ja, aber ich meine einfach nur so aus Spaß. Ich komme ehrlich gesagt in der Redaktion extrem wenig dazu, Musik zu hören. Ich höre zu Hause sehr viel Musik und das ist so hälftig. Die eine Hälfte sind einfach neue Sachen, gucken, was passiert, also einfach checken. Mhm. Die andere Hälfte sind Sachen, die ich liebe. Das ist dann 100% nur Vinyl und nur Genuss. Da sind sehr viele alte Sachen dabei. War gerade in London, habe ein paar tolle Sachen gefunden. Mhm. Irgendwie das vierte Turtles-Album, Original-Monopressung, da freut sich das Herz. Ja. Aber halt auch natürlich neues Zeug. Also ich höre sehr, sehr viel Musik zu Hause. Und morgen moderierst du auch eine Legendensendung? Jetzt habe ich erstmal eine Frage. Eine Legende, ist die nicht per Definition im Tod? Da haben wir uns auch im Vorfeld viel drüber unterhalten. Ja, und du hast natürlich recht, es gibt auch so Sprüche wie Only the good die young und so weiter. oder man sagt, denke, a legend in her own life, ich denke, oder sowas. Ja, ich denke, das kann man schon machen. Aber ich glaube, wir haben so definiert, dass es halt beim Begriff Legende darum ging, Leute in Tier wieder so wie dich auch ans Mikrofon zu kriegen, die lange, lange kein Radio gemacht haben. Ja? Die entweder aufgehört haben, die ganz andere Dinge machen, so wie du, das ist ja auch beschrieben mit deiner Yoga-Ausbildung, die Fernsehen machen, die in dem Printmedien sind oder die sich völlig zurückgezogen haben. Und das kann man dann, denke ich, schon sagen. Die, um die es morgen geht, Die sind leider alle von uns gegangen, ja. Erzähl mal. Naja, ist einmal, ich denke, das sind erstmal alles drei Leute, die der Radiolandschaft, der Hörfunklandschaft bis heute extrem gut tun würden. Juliane Bartel, legendäre Moderatorin, SF Beat angefangen, Echo am Morgen beim SFB, dann im Fernsehen große Erfolge mit 3 nach 9 und Alex, also Talkshows gefeiert, viel zu früh gestorben. Dasselbe gilt natürlich für Barry Graves, der legendäre Radiogeschichten gemacht hat, beim RIAS, dann noch beim SFB, Graves bei Nacht und so weiter und so fort. Und ich denke, als Musik-DJs unser aller Papa John Peel natürlich, der auch hier in der Sendung auf Radio 1 hatte. Spielst du auch alte Takes von John Peel? Ja, wir sind da immer noch ein bisschen am Gucken, am Recherchieren. Auf jeden Fall wird es Musik geben, die für diese drei Moderatoren, diese drei Legenden typisch ist, und wir werden sie auch im O-Ton hören. Ich wünsche dir viel Spaß morgen. Danke. Ich freue mich, Peter Ratzum war das auf Radio 1. Shoutout an Marusha. Sie hat zwar hier abgesagt, aber wenn es eine Radiolegende gibt, Rave Satellite auf DT64. Das hier ist Elliot Lipp. Radio 1 mit Monika Dietl. Das war's. Danke fürs Zuhören. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Technik hatte Regina Schmoy, Regie führte Jürgen König. Ich wünsche allen ein wunderbares Age of Aquarius.

Und zwar, hier ist sie. Die aktuellen Temperaturen im Sendegebiet liegen derzeit zwischen 4 und 7 Grad. Heute Nachmittag bleibt es wolkig mit vorübergehenden Auflockerungen und verstärkt Schauer mitunter kräftig, teils auch mit Schnee und Graupel sowie Sturmböen. Nachts bleibt es dann wolkig und noch einzelne Schneeschauer, Tiefstwerte minus 2 bis minus 5 Grad. Am Morgen dann meist niederschlagsfrei und in Berlin sind es dann bis minus 4 Grad. Am Morgen dann wieder einige Auflockerungen, gebietsweise auch Aufheiterungen im Verlauf von Nordwesten her, Schneeschauer möglich und Höchstwerte morgen 2 bis 4 in Berlin, ebenfalls 4 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieckwerder und Wollin wird gebaut noch bis 15.30 Uhr. A9 Berlin Richtung Halle Leipzig zwischen Belitz und Brück ist die linke Spur ebenfalls wegen Arbeiten am Mittelstreifen noch bis 15 Uhr gesperrt. Und A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Schwarzheide und Roland blockiert hier einen Pannen-LKW den Standstreifen. B1 Brandenburg Richtung Magdeburg zwischen der Ampelkreuzung Brandenburg an der Havel und Gentin haben wir immer noch die Vollsperrung nach einem LKW-Unfall. Sie können im Bereich Plaue auf die Landstraße 962 ausweichen und über Briest und Vorde über die B102 das Ganze umfahren. Stadtverkehr Berlin A100, Stadtring Richtung Wedding derzeit 2 Kilometer Stau zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Seestraße. Und wir schauen auf die B2. Die Dorfstraße ist zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnetstraße. Hier ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen verengt. Rechnen Sie bitte dort auch mit Stau. In Lichtenberg auf der Landsberger Allee zwischen Weißenseer Weg und Karl-Lade-Straße ist stadteinwärts wegen Straßenschäden die mittlere Spur gesperrt. Und auch in Mitte, Wilhelmstraße zwischen Stresemannstraße und Hallisches Ufer, ist die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt. Hier wird ebenfalls gebaut. Dann hätte ich noch abschließend Blitzer für Sie. Und die lauern unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen aufpassen. Auf der A111 im Kreuz Oranienburg Richtung Hamburg sowie in Spremberg in der Berliner Straße stadteinwärts. Und in Berlin-Marzahn blitzt es in der Rienstraße Höhe Heizkraftwerk in Richtung B1, B5 sowie in Neukölln auf dem Bukowadamm stadtauswärts. Sollte noch was fehlen, dann können Sie das Ganze ergänzen unter 0331 70 99 888. Schönen Dank und gute Fahrt. Dankeschön. Radio 1.